halten. Also läuft ab jetzt. Also wir müssen ja die Lautstärke, muss ich auch noch ein bisschen einstellen. 3-4, 3-4, bam, bam. Ja, aber du sprichst nachher mal lauter, ich kenne dich. Ja. So, jetzt muss ich erstmal 4 ein bisschen runterdrehen. Ich habe gerade das Augenbild von Teufel hier drin. Das Augenbild? Ja, der hat sich diese Coin ins Auge gemacht und das sieht aus, guck mal, wie so ein Terminator. Also wirklich, ne? Hier. Der ist alt geworden, fällt mir auf dem Bild. Ich muss es mal so sagen. Auch wenn der bestimmt in der Konserve noch mal die ersten 5 Minuten hört. Aber lieber Teufel, da bist du trotzdem. Auf dem Bild siehst du irgendwie alt aus. Na, ist ja auch alt. Ich wollte dir noch unbedingt was vorspielen, weil das war zu geil. Das müssen wir jetzt mal, das können wir auch wahrscheinlich vorspielen, wenn ich es jetzt noch finde. Schnell. Ach, da wusste tatsächlich noch einer nichts von dem Hammer. Jetzt hier. Pass auf. Pass mal auf jetzt. Ist das cool? Was haben sie da denn? Ein Dildo? Ach, das ist Mikro. Das sieht aus, als wenn am Vordergrund so ein großer Vibrator wäre. Guck mal, seine Hand ist auch noch genau vorne drauf. Das sieht schon sehr komisch aus. Das darfst du nicht so lange abspielen, dann haben wir doch wieder. Ach Quatsch, das ist doch auf Facebook von denen gepostet. Man weiß es nicht. Heißt das Sabalot? Heißt das nicht Sabalot? Wo? Mit BB, ich weiß gar nicht. Sehe nur. Er schreibt hier gerade, Sabalot, Frau Gedankenlyrik ist auch online. War das nicht die letzte Sendung mit Nagel durch den Sack? Der war nicht durch den Sack. Der war durch den Stern vorne. Wir haben, glaube ich, 10 Abrufe für den Intimpiercing gehabt. Den Suchbegriff Intimpiercing, da kommen jetzt immer alle auf unseren Blog, das ist auch wieder geil. Das Gute ist, dass wir über sowas reden und nachher vergessen, über was wir überhaupt geredet haben. Ich sag dir, wenn ich mir die Suchbegriffe schon angucke, sitze ich immer und denke, hä? Was sind das denn für welche? Und dann, ach ja, stimmt, das hatten wir irgendwie damit drin. Wie, es geht los. Wir haben noch über 2 Minuten. Also das, dieser Stress. Aber das war geil mit dem Frosch, ne? So, bah, da! Ja. Wir müssen auch nochmal wieder einen Film irgendwann machen. Aber der ist nicht so oft geschaut worden. Also YouTube geht nicht so wie Audio. Ja, das habe ich aber auch, ne? Ich habe mir jetzt mal ein paar Filme, also so kurze Kommentare da angeschaut. Ich bin ständig am Vorspulen. Ich gucke mir so einen Scheiß nicht an. 1:30, 2 Minuten, das ist meine Aufmerksamkeitsspanne. Ja, stimmt, oder hat man irgendwann, ja. Und das ist übrigens im Internet bei den Shops auch so, ja? Da machen wir ja auch Filme. Länger als 2 Minuten dürfen die nicht sein, sonst guckt die sich keine Sau an. Also, kurz, eigentlich brauchen wir mich nur einmal kurz vor so einem Baum hinstellen. Ja, den Rest können die sich vorstellen. Da war er oben und gelockt hat er auch. Die fummeln ja noch. Ich finde, das wird heute schon wieder zu versext hier. Ja, es ist mit Gedankenlyrik, ist das nicht so verwunderlich. Beim letzten Mal hatten wir doch hier die Prinzessin abgespielt, da hat mir meine Frau erzählt, die saß mit Krümel davor, haben das auch gehört und dann spiele ich das ab und dann war die total nervös, wo kommt denn das jetzt her? Wo ist Papa? So, jetzt, wir wollen 18:59 Uhr. Wir dürfen nicht überpünktlich starten. Nee, ich will nur alles diesmal, ich will mal ausnahmsweise mal ohne Technik gebamseln. Aber das ist auch cool, nicht überpünktlich. Wir müssen uns ja noch einwählen und alles Mögliche. Da kann noch so viel kaputt gehen. Nee, eigentlich heute müsste alles klappen. Ich habe das wirklich mal vorbereitet. Wir benutzen jetzt wieder hier dieses Notebook. Du, Sabalot, das muss irgendwie so ein bayerischer Begriff sein da unten. Ja, die haben sowieso so komische Begriffe. Siehst du Technik-Setup? Das wollen wir heute mal genau nicht machen. Passiert meistens eh nie. Da hat er wohl recht. Ja, schließlich. Gut, ich meine, wenn man das nicht, die beiden nehmen vermutlich noch einen Kassettenrekorder auf, deswegen. Ja, die denken immer, wir sitzen dann hier völlig entspannt, ne? Aber wir versuchen ja hier Stromleitungen und WLAN-Kabel zu verlegen. WLAN-Kabel. Jede Menge. Und so, jetzt wird es aber voll hier. Jetzt probieren wir. Jetzt gehen wir erstmal hier auf. Erstmal abchecken. 1000 Mikes. Und 1000 Mikes. Ich bin live von ihm. Und denk dran, zu fragen, ob wir gut ankommen. Weil dann sagt der erste ja, der zweite der nein. Der connected auch noch. Ach man, laber nicht, jetzt soll da noch ein Titel rein. Ey. DSM, fertig. So, und was muss ich jetzt mal continue. So, jetzt sollen wir angeblich da auch online sein. Jetzt müssen wir das Lied erstmal spielen. Na, Na klar läuft das. Was habt ihr was anderes erwartet? Zu leise? Nein, das ist nicht zu leise. Musst du lauter drehen. Das ist, weil der. Ich muss das immer vom Tablet ins Mikro spielen, unsere Melodie. Deswegen ist die immer ein bisschen leise. Das und du hast ja heute das Mikro am Kopf. Und ich dachte echt, als du das so abspielst, du beißt jetzt in dein Tablet rein. So ja, sah das auch so. Was macht denn jetzt? Bisschen, das ist das Einzige, was man noch perfektionieren könnte. Ich bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich merke gerade, ich habe Safari zu, ich habe Evernote zu. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Das Evernote hätte ich ruhig schon mal aufmachen können. Habe ich auch schon offen, ich habe nur nicht richtig in Ordnung gehabt. Aber egal. Sag mal, jetzt ist das weg. Naja. Okay. Haben wir bald kein Evernote mehr, wir müssen leider aufhören. Das hat keinen Sinn heute. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns gehört haben. Robby, Tobi und das Flievertüt, genau. So. Du musst jetzt das... sind wir gut zu hören, Check. Wir üben noch? Ja gut, das Gedankenlüge und so, ich höre, ist klar, in der Höhe, da kommt das schlecht runter, der Schall geht ja da oben weg. So, was haben wir denn? Vorspann? Vorspann haben wir gar nicht viel heute. Kommentare? Ja, ach, immer auf jeden eingehen, finde ich auch mal ein bisschen schwierig. Wir wollen ja nicht so ein Podcast werden, der davon lebt, dass die Leute kommentieren, weil sie dann mal im Podcast genannt werden. Das ist ja auch irgendwie. Wir sollten cool. Gewinnspiele machen, sage ich doch. Dass ja, wir leben davon, Gewinnspiele zu machen. Kommt ja noch. Also 9-Volt-Block, kurz und gut, da waren die meisten Kommentare zu. Das scheint nicht so sonderlich viele zu stören. Soll ich das? Tonaussetzer, das knistert und knackst. Was erzählen die mir alle? Also hier ist einfach, hier zeigt er alles als gut an. Jörg, das ist der Bart von dir, der am Mikro reicht. Das kann, vor allem ist ja nur bis jetzt Heckenland der Mecker. Ja. Meckert noch ein anderer oder könnt ihr uns jetzt hören? Sonst mal alle zu Heckenland, Gruppenkeile. Ja, das, genau, da müssen wir da hin. Lauter stellen können wir einfach gar nicht so einfach. Wir können natürlich lauter sprechen, hallo. Ja, das. Ja. Jetzt habe ich den Ton mal ganz ausgemacht. Bei Heckenland ist jetzt normal, ist bei allen anderen knarzt es jetzt. Oh. So wie immer. Okay, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir wollen heute mal nicht an der Technik rumspielen, sonst schaffen wir wieder nichts weg. Soll ich jetzt nochmal was zu diesen neuen Volt-Blocks sagen? Ich hatte schon gelesen, du kannst damit jetzt, muss ich dir ehrlich sagen, natürlich nur verlieren, weil wenn du für mich sprichst, heißt es sofort, das ist, weil wir zusammen podcasten. Wenn du was dagegen sprichst, das sagst du nur, damit wir Meinung machen. Aber mach. Weil ich abhängig beschäftigt bin. Genau. Das kriegst du nichts mehr ab von diesen Unsummen, also von diesen Millionen und Abermillionen. Also dieser 9-Volt-Akku, der hat mir mal wieder gezeigt, warum so viele Leute einfach locken. Der Cache war schön und fertig. Also was da an Response kam, letztendlich, was ist denn, ich habe gerade deinen Log habe ich gar nicht, naja, egal. Letztendlich sagst du ja zwei Dinge. Du hast das Listing nicht gelesen, dein eigenes Pech. Ja. Und du findest eine 9-Volt-Batterie schlecht, weil man die im Endeffekt nicht dabei hat. Was ich übrigens auch schlecht finde. Aber die Mehrzahl hat scheinbar immer 9-Volt-Batterien dabei. Ja, mehr nicht. Zumindest die kommentiert haben, haben die meisten da wohl keinen großen Akt mit. Finde ich okay. Mir ging es gar nicht darum, das jetzt niederzumetzeln, sondern mir ging es wirklich darum, das mal so eine Diskussion anzuschubsen. Man versteht nichts. Nee, das stimmt. Also 1000 Mics hört sich kaputt an. Der zeigt hier auch viel zu wenig an. Ist jetzt aber tatsächlich mal ausnahmsweise nicht unser Fehler. Ich kann natürlich noch mal ein bisschen rumschrabbeln am Mikrofon, aber das ist wirklich tatsächlich mal nicht unser Fehler, sondern bei Mixerlärm mal, ist der Abrocker 1000 Mics ist alles gut. Der zeigt mir ja eigentlich zu leise an. Wo ist denn nicht gut? Bei Mixerlärm ist nicht gut. Heckenland, Gedankenlyrik. Mixelair klingt wie Badewanne. Das finde ich sehr schön, weil... das ist das Einzige, was bei uns auf OK steht. Ich muss das Mikro wieder ein bisschen runterdrehen. Jetzt habe ich es ein bisschen viel gegeben. Jetzt dürfte bei 1000 Mics auch gleich mal alles um die Ohren fliegen. Mixi ist schlecht. Okay, da arbeiten wir eben nochmal auf die Schnelle dran. Das könnte sein, dass wir das noch hinkriegen. Mixelair hat nämlich eine neue Version gemacht. Wir updaten gerade. Nee, die ist upgedatet. Vielleicht ist das der Fehler gewesen. Und den Virenscanner muss auch. Okay, also 1000 Mics sagen, die ist okay. No? Ja. So, MixLR ist totaler Mist, finden wir übrigens auch. Ja, so langsam finde ich das ehrlich tatsächlich auch da, weil ich weiß gar nicht, da habe ich auch nicht mehr viel einzustellen. Das ist der größte Witz da dran. Hast du eigentlich die Aufnahmetaste gedrückt? Ja. Okay. Da ist irgendwas, kann man da einstellen, so eine Audio-Latency. Vielleicht, wenn ich die mal wegdrehe. Viel mehr kann ich da überhaupt nicht einstellen. Aber ganz ehrlich, warum soll es auch einmal klappen? Ne? Shit. Ja, ich keine Ahnung, was MixLR da für ein Problem hat. Also, Müsst ihr mal zu 1000 Mikes wechseln. Ist jetzt hast du irgendwas gemacht? Wesentlich besser. Ah ja, ich habe diese komische Latenz da weggenommen. Ich hoffe, das war's jetzt. Viel mehr kann ich da nämlich nicht einstellen. Jetzt geht's. Dann müsst ihr jetzt damit leben. Da beschäftige ich mich dann tatsächlich mal nächste Woche mit. Also der Ton jetzt ist alles super. Guck mal, geht doch. Der Ton ist besser, der Inhalt ist immer noch scheiße. Also der Inhalt bleibt. Bis jetzt haben wir auch noch nichts gesagt, außer dass die 9 Volt Blöcke jetzt kein so 50-50 irgendwie waren. Ne? Ob das okay ist oder nicht okay ist. Darum ging es mir einfach so. Und dann wurde ja in dieser Aussage alles Mögliche, dann kamen sie wieder aus ihren Löchern und haben da rein interpretiert, du hast dir das Maul verbrennt, du bist dämlich, etc. Und deine Aussage war einfach nur, mein eigener Fehler, ich habe dieses Listing nicht gelesen. Und B, kleiner Verbesserungsvorschlag, eine 9-Volt-Batterie. Vielleicht tut es auch eine AAA oder eine AA. Also ich habe es echt nicht verstanden. Ich habe mir also auch Mühe gegeben, das sogar höflich zu kommentieren, zu schreiben. Selbst im Log habe ich ja wirklich ganz sachlich das geschrieben. Jetzt muss man das ein bisschen relativieren, ja. Also der eine, der jetzt mit dem, dass ich da mir das Maul verbrenne, das ist der Kleine, der oben, der würde sowieso, egal was ich schreibe, der mag mich einfach nicht. Also dem geht's überhaupt, der begreift auch nicht, was ein 9-Volt-Block ist. Dem geht's einfach drum zu pöbeln. Den lassen wir mal außen vor, da höre ich auch nicht mehr hin. Und der andere. Ich habe AA gesagt. Der andere hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, das wäre ein ganz netter. Da habe ich ihm auch eine kurze private Mail zugeschrieben, also nichts Beleidigendes, sondern dass ich einfach ein bisschen überrascht war, dass er, dass von ihm sowas kommt. Aber ich habe da auch drüber nachgedacht, was mache ich mit diesem Anmachen? Denn er hat mich ja dämlich tatsächlich genannt im Log. Also erstmal, ob das im Log was zu suchen hat, sei mal als erstes dahingestellt. Ich habe mir dann gedacht, weißt du, das ist ein Mensch, der läuft den ganzen Tag in einer Militärpfarreruniform rum. Soll ich mir jetzt ernsthaft Gedanken darüber machen, was der nun von sich gibt? Der ist auch bekannt dafür, dass er irgendwie so Aussätze hat. Mann, musst du hat ja halt wieder einen Schlaganfall gehabt. Mir hat das nun mal wieder gezeigt, dass du eigentlich nichts Vernünftiges, also darfst eigentlich gar nichts zu diesem Cache schreiben, du kannst einfach nur schreiben, heute auf Tour mit XYZ gefunden, war toll. Sobald du irgendwas schreibst, was ja entweder als Kritik ist, hat ja noch nicht mal der Owner reagiert, dann wirst du... Doch, mit dem Owner hatte ich Kontakt, dem habe ich auch hin und her gemailt, weil ich dem nochmal geschrieben habe. Ich habe geschrieben, hör mal nicht, dass du das falsch verstehst, mir geht es da nicht drum. Der schrieb auch zurück, nee, hat er auch nicht falsch verstanden. Er ist aber trotzdem der Meinung, 9-Volt-Block ist okay. Er hat auch, da kommen wir nachher nochmal zu, er hat auch einen eigenen Artikel dazu geschrieben. Mit dem gab es überhaupt kein Problem. Also es war eine ganz sachliche Auseinandersetzung, die man halt mal über sowas doch da führen kann. Ich meine, die anderen beiden, weiß ich nicht. Ich will da auch nicht viel zu sagen. Ich will diese Privatfäden, erstmal finde ich sowieso albern. Also irgendwie wirst du tatsächlich heutzutage gestalkt und da, alles, was du sagst, liegt auf so einem goldenen Tablett. Ja. Und da wird immer geschaut, können wir jemanden denn jetzt an die Karre pissen? Ja. Wobei ich glaube, es geht jetzt auch ganz ehrlich, wenn da einer das gleiche wie ich geschrieben hätte, der 30 Funde hat und nicht weiter bekannt ist, hätten die gar nicht reagiert. Jetzt versuchen sie sich da irgendwie einen Namen wieder mitzumachen. Mensch, dem habe ich es aber gezeigt oder keine Ahnung. Ich habe auch keine Lust drauf. Noch mal einen Haken drunter. Ja, ich finde das okay. Ganz ehrlich, die aber 9 Volt habe ich wirklich nicht im Haushalt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich habe nirgendwo eine 9 Volt Batterie. Nein, mich hat auch noch nicht mal, also mich stören noch nicht mal die. Das ist ja die beiden. Kam ja keinerlei Argument. Also ich habe es ja auch geschrieben, warum. Wenn es denn wenigstens noch ein 9-Volt-Akku wäre, den habe ich ja noch überall rumliegen. Also den kannst du aber nicht nehmen, weil die ja nur 1, die liefern irgendwie ein bisschen weniger Volt, glaube ich. Und er schrieb extra, es muss ein voll geladener 9-Volt-Block sein. Ja, das ist finanziell alles kein Problem, aber ich finde es immer so... Interceptor hat es schon gesagt, die sind im Feuermelder drin. Nee, die sind eben nicht im Feuermelder drin, wie mir alle erzählen, sondern ich habe 9-Volt-Akkus im Feuermelder, weil ich einfach Batterien finde ich immer noch so eine richtige, das ist so Umweltsauerei pur. Ich will da gar keinen, ich bin da nicht Fanatiker und ich schreibe auch keinem was vor, aber ich vermeide Batterien, weil die laufen aus, dann liegen die wieder rum, dann gammeln die vor sich hin und rosten und boah. Also mein Feuermelder ist ja Krümel. Und ich habe jetzt bei Krümel immer nachgeschaut. Hinten ist kein 9-Volt-Block drin. 9-Volt-Block ist da nicht drin. Nein, also ich finde schon, man kann mal drüber diskutieren. Ich finde, wenn AA-Batterien besser, obwohl auch das eigentlich mittlerweile ja auch nicht mehr jeder hat. Also ich finde diese ganzen Batterie-Caches immer schwierig. Ist ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, der muss weg. Sondern ich habe einfach mal einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Aber da wirst du auch für bestraft. Von daher. Nö, das ist ja auch, wir nehmen das ja auch gerne an. Wenn so viele Leute eine 9-Volt-Batterie haben, warum auch nicht? Damit würde ich jetzt an diesem Thema auch einen Haken dran setzen. Ja, um Gottes Willen. Also wir haben auch einen Artikel für gehabt. Und wie gesagt, wenn einer solche Kommentare schreibt, ich will da auch nicht drauf eingehen und die beiden jetzt auch noch hier irgendwie bekannter machen, also sind es schlimm genug, dass die gibt. Weißt du, ich als Außenstehender, ne, das Schlimme, was ich fand, ist das, das in diesem Log passiert. Weil der Owner sitzt da, der weiß überhaupt nicht, was los ist. Das ist das Erste, was kommt. Ja. Der Zweite ist, die Außenstehenden, die fragen sich auch, was da los ist. Die interessiert das auch gar nicht, die schütteln höchstens mit dem Kopf. Und ich kriege das nicht mal mit, wenn du mir das nicht gesagt hättest. Tja. Weißt du, also das, sinnloser geht's eigentlich nicht mehr. Ich krieg's ja auch nicht mit, wenn es mir nicht jemand anders gesagt hätte. Ja, es geht dann halt so durch. Ne? Das ist so albern, seine privaten Nicklichkeiten. Vor allen Dingen sind ja noch nicht mal Nicklichkeiten, weil ich reagiere da ja gar nicht. Weil mir ist es doch, was der Junge da macht, ist mir doch irgendwie ähnlich. Ich habe da nie besonderlich drauf gegeben, werde ich jetzt auch nicht tun. Okay. Ich muss mich mal kurz kratzen. So. So, Gewinnspiel, hast du schon gesagt? Ja. Müssen wir unbedingt machen? Ist der neue Trend. Genau, und ich habe gedacht, wir machen das so wie Schrottwichteln. Wir machen jetzt auch ein Gewinnspiel tatsächlich, damit wir endlich diese Barriere durchbrechen. Nee, das können wir so nicht sagen. Wir müssen es anders machen. Wir müssen. Stelle merken und waschen, schreibt gerade der Chat. Geht ja nicht, war ja unten in der Hose und die hat er noch an. Also. Gewinnspiel. Guck mal hier. Zwischenmahlzeit. Ich kann es mir richtig vorstellen. Er sitzt jetzt nicht mehr auf seinem Stuhl, schon Stift raus. Ich weiß noch, was kommt. Der sitzt jetzt schon und denkt: Scheiße, wir haben keins gemacht. Die haben bestimmt schon aufgezeichnet und jetzt ärgert er sich, dass sie keins gemacht haben. Ich habe nämlich wirklich was zum. Das wollte ich jetzt wegschmeißen, aber bevor es wegkommt, machen wir ein Gewinnspiel vor. Und zwar sind es Jürgs gebrauchte Socken, genau, die er bei Nothing But Stones angehabt hat und seitdem nicht wieder gewaschen. Nee. Also so lange dauert das bei uns gar nicht. Ich musste ja in Istanbul die Schuhe ausziehen, als wir in die Moschee gingen. Und ja, das habe ich gesehen. Ich stand ernsthaft alleine da. Also nach 15 Kilometer Wanderung wollte auch kein Türke mehr neben mir stehen. Ja. Konnte ich auch verstehen. Nee, ich habe hier so eine Bluetooth-Mini-Tastatur von Pearl. Ist jetzt mal, das ist jetzt ernst, Jungs, also ihr müsst euch jetzt mal zusammenreißen. Matt heißt übrigens jetzt Matt Chaser. Ich habe das Modell PX2556, ich weiß nicht, ob man es darüber findet, ist von Pearl. Und obwohl es von Pearl ist, das Ding ist echt klasse, die ist ganz klein. Wie groß ist die so? Wie ein 7er Tablet? Ja. Also sie ist ein bisschen größer als dieses blaue Mützchen und ein bisschen größer als das 7er Tablet. Blaue Mützchen, kennt ihr gar nicht. Also ein bisschen länger als das 7er Tablet, also vielleicht 10 cm länger. Und das Ding ist echt klasse. Jetzt. Und warum gebe ich das weg? Nicht, weil es scheiße wäre, sondern weil das für meine Wurstfinger einfach zu klein ist. Interceptor hat schon den Link. Jetzt müssen wir kurz dem Abdrucker sagen, ist natürlich das Gewinnspiel, aber in Wirklichkeit, wir wollen uns die Sperrmüllgebühren sparen und deswegen. Mensch, das ist doch, wir nehmen uns schon auf. Ach, verdammt. Ich habe ja auch gesagt, also ich schicke das auch zu. Ich weiß nicht, wenn das irgendeiner haben will, ne? Schreibt einfach eine Mail und wenn ich mehrere Mails kriege, dann lasse ich deine Tochter das ziehen nächstes Mal. Naja, nee, zwischen den nächsten. Bis zum nächsten Mal. Wie soll die eine Mail ziehen? Soll ich Ihnen das Postfach? Na, ich kann das schon ausdrucken, soweit reicht. Dann habe ich noch. Das Internets ausdrucken. Ich muss mir gleich noch überlegen, was sie dafür tun muss, was in der Mail mit drin sein muss. Dann habe ich hier noch einen Wireless TV-Stick. Und zwar nicht den guten von Google, sondern von, ja scheiße, das steht da gar nicht drauf, so billig war der. Nee, Best Beans. Beans heißt das. BESTBEANS. Gibt es auch www.bestbeans.de. Das ist so eine Art wie dieser Chrome-Stick, den gab es schon vorher. Der funktioniert dann irgendwie mit Miracast und so. Da ich jetzt aber irgendwie den Chrome-Stick habe und eine Fire TV und mein Fernseher schon keine freien HDMI-Plätze mehr hat, würde ich auch also weggeben. Funktioniert vor allen Dingen mit 123 TV und dem DB-Bahn TV. Nee, das funktioniert tatsächlich mit allem. Ich habe das vorher benutzt. Überleg dir lieber schon mal, was sie dafür machen müssen. Mir fällt noch nicht so richtig Kluges ein. Irgendwie Finger am Ohr oder Finger im Hintern und drehen und das als Video? Nee, überlegen wir noch. Was habe ich noch? Nee, dann habe ich erstmal. Das war das, was ich, ja, das war, ja, das beides, falls das irgendeiner haben will. Hast du jetzt irgendwas mit Finger im Po gerade gesagt oder ist mir das wieder meine Gedanken einfach so rein? Nein, wir lassen das so, aber wenn das einen interessiert, wir hängen das auch ran, könnt ihr haben. Sonst schmeiße ich es weg, aber es ist wirklich, also ja, was, noch jemand, Bullenherde verteilt, Pilz. So, ich muss erstmal alles loswerden, sonst ich vergesse das jedes Mal. Dann habe ich dir ja auch was mitgebracht, das darfst du hier live probieren. Oh Gott. Türkische Süßigkeiten. Oh, merci beaucoup. Oh, ich fand die Dinger so eklig. Nein, das sind diese Festen, die mag ich einfach nicht. Ach, das sind die. Und jetzt haben wir keine Kamera hier, aber da machen wir ein Bild von. Guck mal, den habe ich auch mitgebracht. Einen türkischen Bebel. Den hat mir, ich muss mal nachgucken nachher, wie er genau heißt, tatsächlich ein Istanbuler Kescher, und davon gibt es nicht viele, hat mir die auf dem Event überreicht. Und da dachte ich mir, da bringe ich dir auch einen von mit. Ich habe auch einen. Weißt du, ich habe ja den Bericht gesehen. Ich dachte, das ist diesem Typen, dem die Schuhbürste runtergefallen ist. Nee. Wie nennt man das denn hier? Was ist das Locum? Ist das der richtige Name? Locus, das kommt vom Klo, ja. Nee, das weiß ich nicht. Mach auf, ess. Gibt es in jedem türkischen Laden. Ich probiere auch ein Stück mit. Ich esse nichts, was seit 3 Jahren abgelaufen ist. Hier schenke ich dir noch eine Holzcoin, die ich selbst geschenkt bekommen habe. Eine behalte ich. Die ist tatsächlich zum Weiterverschenken, hat Sadie mir gesagt. Der hat das Event nämlich veranstaltet. Sadie aus Germany. Genau, Sadie aus Germany. Mit dem sind wir dann noch einmal cashen gewesen. So, das ist das. Ihr merkt es heute wie Weihnachten hier, ist Bescherung. Genau. Gleich darf Tracer auch was sagen. Ich muss nur einmal jetzt alles hier vom Tisch kriegen, was ich da so aufbewahrt habe. Tracer kann gar nichts sagen. Wenn er sich das gleich in den Mund steckt, ist er... Dann haben wir noch 2 Postkarten bekommen. Genau. Ich wollte gerade sagen, die ist von dir. Nein, weil da steht natürlich auch an den Tracer. Unterschrift Holger. Du, weil kaum Postkarten kommen, ja, schicke ich ab und zu mal selber ein. Hast du dir selber. Nee, ist von HS Michel, 777. Ach genau, das war hier vom hattest du noch gar nicht gesehen. Das ist, glaube ich, von dem Giga- oder Mega-Event in Spanien gewesen. Ja, stimmt, genau, die waren ja da. Und der hat, genau. Schick, ne? Wir müssen da jetzt nochmal, das ist doch nicht von HS Michel, das ist von... Na? Von wem sonst? Das ist doch nicht von HS. Hat er doch reingeschrieben. Da steht doch irgendwo AKHS Michel, sonst wüsste ich das doch auch nicht. H. Michel 777, Entschuldigung. Und Krübahia, genau. Und er hat natürlich Tracer falsch geschrieben. Dafür ist der nächste noch besser hier übrigens. Es gibt gleich wieder eine Batsche. Darf ich dir mal den Anders-Podcast-Pärchen? Und viele Grüße aus Dänemark. Dann konnte ich wirklich mal einen Podcast von euch am Stück hören. Ja, wir fahren nach Dänemark, reichte die Zeit. Ja, ich esse gleich mit. Mhm. Ist von Techel. Ist übrigens cool, wenn wir beide essen, dann sagen wir ja nichts mehr. Dann muss sich der Chat alleine unterhalten. Das ist übrigens an die schweigende Mehrheit, Jörg Ludwig und der kleine Tracer. Der kleine Tracer. Damit du gucken kannst, aus Dänemark. Also 2x Karten haben wir auch noch. Wir haben eigentlich so eine richtig versaute Karte haben wir nicht bekommen. Boah, wir sind schon mal 22, wir müssen mal. Jetzt kommt der letzte, was ich noch habe, und dann können wir zu unseren Themen kommen. Ich habe tatsächlich eine Coin wiederbekommen. Ich habe nachgeguckt, 8600 Kilometer, und die habe ich am 13. März 2008 losgeschickt. Die war jetzt also tatsächlich ganz schön viele Jahre, 6,5 Jahre unterwegs. Und da die Leute ja immer alle so supergeil auf, Bullenschluck hätte ich noch? Wenn Bullen ja an Gedanken, die ich schreibt, der hätte noch einen Bullenschluck. Ich würde es nicht probieren. Ich denke da jetzt nicht drüber, ne? Und weil ja alle so gerne discovern, ich habe noch einen Discover-Lock nach Jahren jetzt bekommen, gebe ich diese zum Discovern frei, weil die geht nie wieder hier aus dem Keller. Hört hin. Ist eine Hamburg-Coin, eine wirklich schöne, von 2007. Also 2007 ist sie gemacht worden. Und der GC-Code, also der Trackable-Code ist HHHF0Q. Also nochmal, HHHF0Q. HH für Hamburg, wer es noch nicht gemerkt hat. Echt cool. So, und jetzt habe ich jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. So ein Scheiß aber auch. Jetzt musst du mal was reden, damit ich auch probieren kann. Also übrigens, die schmeckt gar nicht mal so uncool. Ich kriege aber Durst dabei. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe einen coolen Nachtcash gemacht, das komme ich gleich noch zu. Ich habe ein tolles To-Be-Hotel in Bayern gefunden, in der Nähe von, wo ist denn das? Bayern, in der das Nähe ist bei von Schweinfurt. Nee. Und zwar nennt es sich GC324DV. Wollte ich jetzt eigentlich mit dieser Batterie bringen. Da brauchst du nämlich auch eine Batterie. Oh, ich mache gerade alle wahnsinnig mit dem Geknister. Jetzt steckst du hier doch endlich mal rein. Wie schmeckt denn das? Schmeckt total cool. Schmeckt nach Haselnuss. Ich denke, das ist fest. Nee, das kannst du schon essen. Also, wenn ihr mal in der Nähe von Schweinfurt seid, dann macht dieses TB-Hotel. Ihr braucht eine, jetzt sage ich wieder AA. Ihr braucht eine AA-Batterie. Und ist eigentlich ganz cool gemacht. Da passiert was, wenn du die so einsetzt. Und zwar, je nachdem, wie du die Batterie drehst, einmal nach links oder einmal nach rechts, geht es entweder, ich darf nicht zu viel verraten, auf oder zu, umschreibe ich es mal. Schmeckt gut, oder? Boah, den Scheiß habe ich dir mitgebracht. Magst du das? Also von dem esse ich jetzt nicht, was du abgebissen hast. Aber nee, den Rest, der schmeckt mir, ja. Das ist gut, dann habe ich das richtig. Und dann war ich ja noch beim Hardwick-Event, wo du dich ja erst angemeldet hattest. Ja, das war mir auch peinlich. Und dann weg warst. Weißt du, wen ich da getroffen habe? Nee. Alle. Aber besonders überrascht hat mich zu sehen, Miss Jane Marple und Mr. Stringer waren auch da. Da habe ich auch blöd aus der Wäsche geguckt, als ich die Logs gelesen habe. Und das war, ich hatte das ja gar nicht mehr so verfolgt, wer sich da angemeldet hat. Übrigens habe ich da den Einweiser gemacht, komme ich aber gleich noch zu. Oh. Das war ganz schön gemacht. Wir hatten das um 15 Uhr, ging ja schon der Aufbau los. Und dann hatten wir so mit verschiedenen Kerzen so den Weg gesäumt. Also das wurde dann relativ schnell dunkel, 18 Uhr, und dann sah es richtig gut aus. Also es sah wirklich richtig gut aus. Und Krümel und meine Frau waren dann auch zu Besuch. Oh. Und da lagen so Knochen rum, ne? Und irgendwann, nachdem Krümel ihre Bratwurst gegessen hatte, bin ich mit ihr zum Empfang gegangen, weil da war der Hareb und die Frau von MB, wie heißt sie jetzt? Ich muss nochmal eben zum Mülleimer, das kriege ich nicht, oder? Verkleidet. Ja, und Krümel mit der Taschenlampe leuchtete dann so auf diese Knochen und ich dachte, oh, was passiert jetzt? Und dann wollte sie die unbedingt unserem Hund mitbringen. Also den Hund. Und rannte da so rupp und plötzlich aus dem Hintergrund, hey, das ist ja der Tracer. Ihr habt einen Hund? Nee, meine Schwiegereltern haben einen Hund. Achso, ich wollte gerade sagen, das muss man ja auf jeden Fall. Und da habe ich dann Miss Jane Marple, Mr. Stringer zum ersten Mal erlebt. Nee. Die hast du schon gehört, ne? Ja, auf diesem Event. Achso, okay. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich denke, hey, die Stimme kennst du doch? Da waren sie. Ja, ich war mit Stefan als Einweiser tätig. Das heißt, ich habe mir gefühlt 500.000 Mal das Video angeschaut und die Teams auf die Strecke geschickt. Und das überwiegende Feedback von diesem Event war sehr, sehr positiv. Also ja, hab ich auch gelesen. War es auch richtig toll. Das Seber hatte auch mega, der war also in Action. Ja. Hatte sich da irgendwie echte Augen besorgt. Was hatte denn mega? Das Seba. Das ja, Seba war was? In Action. Ah, okay. Der hatte sich echte Augen besorgt und rannte dann so rum und der war also toller Schauspieler, hat er richtig gut gemacht. Musst du lutschen, weißt du? Und die anderen Stationen waren auch toll. Die hatten so ein Restaurant aufgebaut, wo es viel zu entdecken gab. Am coolsten war irgendwie auch der Mönch, weißt du? Ich bin dann die Runde am Ende auch mal mitgegangen, ran durch so einen Wald. Also ist natürlich da unten lang. Plötzlich läuft so von links nach rechts so ein großer, dicker Mönch an dir vorbei. Geh weiter. Also war richtig gut. Auf dem Eventplatz selber gab es verschiedene Sitzgelegenheiten mit so Feuer, Bratwurststand, was zu trinken. Also war meines Erachtens eine runde Sache. Seba hat sich aber nicht verkleidet. Der Halfo hat sich aber verkleidet. Irgendeiner ist mir auch am Arsch gegangen, als ich da rumgegangen war. Aber ich glaube, das war nicht Halfo, sondern das war Maurer. Oh. Also war toll. Hätte ich nicht erwartet, dass es so gut ankommt. Und vor allen Dingen, dass es so auf die Beine gestellt wird. Also es waren ja alles Laienschauspieler oder Leute, die es nicht beruflich machen. War ein richtig schönes Event. Ja, aber das meiste ist der Elan noch viel höher auch, ja. Ne? Also du hast was verpasst. Warst du beim ersten dabei? Nee, auch nicht. Und deswegen habe ich mich ja diesmal angemeldet. Aber dann auf der Arbeit hieß es plötzlich, nee, in der Woche habt ihr Weiterbildung, da geht mit Urlaub nicht, dann musste ich den verschieben. Ja, super. Dann war das genau die Woche, wo das dann da stattfand. Da hatte ich jetzt, wann war das? Am Freitag? War das, ja, ne? Genau, wir durften Samstagmorgen um 7 Uhr, 6 Uhr auf dem Flughafen sein. Maurer, du warst nicht gut, du warst mir am Arsch. Nee, also für uns war das so spät, das hätte nicht geklappt. Also wir mussten hier um 4.49 Uhr los, das war sowieso schon echt hart. Ja. Wenn es nicht, also bei mir war es ja genauso, dass ich das erste verpasst hatte und dann habe ich mich gleich mal schnell ins Orga-Team eingetragen, dann wusste ich, dass ich das nicht verpassen werde. Ja, okay, das ist nachvollziehbar, ja. Also ganz clever. Gut, dann habe ich jetzt zum Nachtcash, komme ich später. Ja. Jetzt gucken wir mal hier so weiter. Wir haben was zum letzten Mal vielleicht am Rande zum Erwähnen. Hm. Oder es ging ja auch um dieses Project und wie das jetzt geht. Scheinbar haben wir laut genug gehampelt und geschwampelt. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz genaue Erklärung bei Geocaching BW. Ich habe jetzt den Link im Moment nicht vor mir. Aber die erklären bei Project Event Doppelpunkt, was ist das? Wird mal erläutert, wie so ein Event zusammengepappt wird. also wen das mal interessiert, warum, wer, was, wie, wo Project Event wird, der kann das bei Geocaching BW finden. Ich habe den Link jetzt gerade nicht, aber guck mal, Harep macht sich unbeliebt hier. Der möchte, ne? Den muss ich leider erschießen. Da frage ich mich jetzt natürlich, das wäre ja toll, wenn wir das bewirkt hätten mit unserem Podcast. Weißt du, es fängt ja auch schon so an. Weiß ich nicht. Interview mit dem Projektkomitee. Das ist auch das Schlimme, weißt du, jetzt sagt man sagt dir so im Spaß, ja, jetzt haben wir lang genug. Ich wette mit dir. Gerade hier Gröhl Hannes wird jetzt wieder überall rumpöbeln, dass wir das überschätzen und so. Es ist so, du kannst auch machen, was du willst. Wenn du 5 Minuten aus der Deckung guckst, 5 Zentimeter aus der Deckung guckst, du brauchst auch gar nicht bekannt sein. Hauptsache, ich kenne 2 mehr als den normalen Durchschnittsuser und schon kannst du eigentlich sagen, was du willst. Irgendeiner finde ich, du, so der drauf rumhackt. Wir meinen das ja gar nicht so. Ich finde es einfach mal okay. Es gab ja wirklich, keiner wusste so richtig, wie es zusammenhängt. Es gab irgendwo einen Artikel darüber. Genau. Wir haben einiges gehört. Mich hat es nur gewundert, weil es jetzt hier kam, Interview mit dem Projektkomitee. Ja, und das war ja genau das, wo wir uns immer unterhalten haben. Sagen, vielleicht ist er ja auch genau auf die Idee gekommen, keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch völlig unbeteiligt. Also da lege ich jetzt auch keinen Wert drauf, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall ist ein sehr guter Artikel, der echt umfangreich beschreibt, wie es zustande kommt. Ich habe den auch mal durchgelesen und wird jetzt ein bisschen klarer. Genau, das Projektkomitee besteht derzeit aus 5 Mitgliedern, TKKR, LA, Team, Frosty, The Pet, Aeon. Wer ist denn Frosty? Sagt mir jetzt auch nichts. Ich glaube, das war aber die irgendwie schon immer dabei oder irgendwie. Genau, sind ehemalige Project-Event-Organisatoren, die dabei sind. Also auf jeden Fall, wenn ihr das in Erinnerung interessiert, da könnt ihr es echt mal nachlesen und genau gucken. Battle-Orgien? Nee, da waren wir noch nicht. Verlosung haben wir schon gemacht. Aber Battle-Orgien eigentlich noch nicht. Nö, aber wir sind auch noch angezogen, aber nicht mehr lange. Genau, bei Facebook hatte ich das ja gelesen, dass wir, also, dass diese ganzen Podcasts, ne, also die wollen ja nur, die betteln um Geschenke und die, das ist alles ganz schlimm. Und die kriegen von Firmen Geräte und ich weiß auch nicht, ich habe vorhin schon die Garage ausgeräumt, da liegen so viele GPS-Geräte rum, weißt du, Garmin hat mir da einen LKW geschickt. Wir kriegen ja auch Geräte, nur immer die falschen. Was soll ich mit 5 Bügeleisen? Ja, genau. Nee, es ist schon. Also dieser Reichtum als Geocacher, als Podcaster, der macht einen schon manchmal, ja, ist hart. Ja, aber da haben wir schon lange drüber gesprochen. Wenn du das permanent machst, dann entsteht natürlich draußen auch der Eindruck. Und ganz ehrlich, wenn du etwas zugeschickt bekommst, dann musst du erstmal die Eier in der Hose haben, da eine objektive Kritik zu schreiben. Oftmals hört sich das sehr subjektiv an, wenn man das mal bei anderen Blogs oder so sich anhört. Ja? Na gut, da sind wir auf jeden Fall schon raus. Weil außer bei den Bayern, die kriegen immer Bier, das vernichten die gleich. Wir haben ja das GPS 62 getestet. Ja. Und danach hat man mir bei Garmin so gesagt, ach nee, ob sie das auch. Ich hatte mal nach dem Monterra gefragt und da war man jetzt nicht so überzeugt, dass wir das nochmal kriegen sollten. Ich weiß genau, ich weiß nicht, ob es so richtig ernst gemeint war, aber er hatte so das Gefühl, nee, so ganz gefallen hat ihn der Test vielleicht nicht. Keine Ahnung, kann ich mich aber auch täuschen. Also, ich will auch keinen weiteren machen. Mich interessierte das 62 tatsächlich einfach persönlich. Und wenn ich das testen kann, ohne es bezahlen zu müssen, dann zurückschicken muss, ja wunderbar. Wobei ich nicht reich werde, indem ich hier ein Leihgerät für 2 Wochen habe. Ach, wenn wir mal so einen Ferrari testen, ja. Ich würde hinten auch so einen Travelbug aufgeben. Ich fand das einfach zu süß. Also das ist, ich sag ja, so, du guckst 2 Zentimeter aus der Deckung und dann schon prügeln so Menschen auf dich ein, wo ich mich auch mal frage, haben die denn echt kein eigenes Leben, mit dem sie sich beschäftigen können? Oder sind die wirklich nur auf der Suche nach Leuten, an denen sie dann rumnüllen können? Guck mal hier. Die Bayern haben schon wieder schon lange kein Bier aus Hamburg bekommen. Ja, ich glaube schon. Guck mal, Gedankenlücke scheint ein bisschen viel davon bekommen zu haben. Die benutzen schon wieder Großbuchstaben und das bei ihrer Größe. Das passt ja auch nicht zusammen. Also, Mumburak, Piraten trinken rum, weißt du? Deswegen gibt es von hier aus auch kein Bier. So einfach ist das. Genau. Hatten wir da überhaupt schon mal. Ach ja, wir hatten ja mal dieses Astra, was man ja hier auf Pferde bestellt. Dann habe ich ja... Ich habe ja so einen kleinen Artikel mal eben reingesetzt. Ich habe mal wieder was geschrieben, weil mir das so auf den Sack ging. Ich stehe im Stau und denke, hey, neben mir ein Auto mit einem fetten TB-Aufkleber drauf. Schreibst dir mal auf, discoverst. So, dann habe ich mir exakt die Nummern aufgeschrieben. Nicht im System. So, dann habe ich nochmal geguckt. Stand ja genau neben mir, ja? Nee, alles richtig. Ja, Aufkleber draufgeklebt, aber nicht aktiviert. Dann war ich kurz da mal am Überlegen, ob ich es denn selber aktiviere. Hab's dann aber gelassen. Ich finde das an Autos immer, ich ignoriere es einfach. Normalerweise, ich habe jedes Mal diese Zuckung, den zu grippen. Kannst du manchmal, ich glaube gar nicht. Also die es clever machen, da kannst du es nicht. Da kannst du ihn nur discoveren. Ah, okay, ich lasse es auch. Also mir ist das, ich hab. Obwohl, die kannst du ja natürlich sehen. Die es clever machen, dann kannst du ihn nur discoveren. Die es ganz clever machen, die aktivieren dich noch nicht mal. Und das war schon das dritte Mal. Ich habe mal eingesehen, hier hat sich die ganzen, wo dieser Ersatzreifen hinten drin ist, wie nennt man das, dieses Rad bei so einem Geländewagen? Ach, draußen dran, ja. Und da stand aber wirklich fett die Number. Und ich dann, okay. Ja, Moment, aber jetzt war gerade einer auf Facebook, der hat seine ganze Motorhaube damit beklebt. Also komplett ausgefüllt damit. Ja, aber wie geil wäre das, wenn er sie dann nicht aktiviert hätte? Und dann übernimmst du es. Ja, muss er halt wechseln, ne? Ist ja kein Problem, das wieder abzukriegen. Ich weiß nicht, dem kann ich nicht so ganz. Also, ich habe da gar nichts gegen, aber das geht so völlig an mir vorbei. Diese ganzen Discover-Honks und Honks darf ich schon gar nicht sagen. Dieser ganze Discover-Kram, der geht echt an mir vorbei. Also. Ich discover nur, wenn ich sowas sehe. Heute vom Sexshop an der Hafenstraße gesehen. Viel Spaß. Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine coole Idee. Das musst du immer so raushauen. Mal sehen, wie lange es geht. Okay. Dann habe ich hier einen Artikel von dir. Die reißerische Überschrift? Ja. Ja, also ich fand das jetzt wirklich, ich will jetzt auch keinen anderen Blog auch schlecht machen, um Gottes Willen, aber ich fand es jetzt schon wieder so ein bisschen, das erinnert mich einfach zu sehr an Köln, darf man nicht mehr cashen, was genauso Quark war. Kam jetzt hier, Wald gesperrt, so einfach ist das. Oh, bin ich sofort hin, ich denke, haben die jetzt ernsthaft irgendwo einen ganzen Wald gesperrt? Das ist dann bei das lange Suchen. Mhm. Und den habe ich auch bei mir im RSS, weil ich die Artikel sonst immer ganz gut finde eigentlich. Aber da war ich ein bisschen, ja, wenn man es denn liest, dann geht es da um kleinere Teile vom Wald. Und dann geht es auch nicht um den Wald, sondern nur da, wo die, also nur in der Brumpfzeit und dann auch nur bestimmte Stellen. Und eigentlich geht es um gewerbliches Pilzesammeln. Also, ja. So, ah, stimmt, jetzt wo du sagst, Sexshop, da ist, jetzt haben wir den nächsten Suchbegriff, du Scheiße. Guck mal, einmal Sexshop genannt, schon ist Rumburak weg. Ja, das war zu viel für ihn. Da ist seine zarte Seele jetzt. Oder er hat jetzt, ach Mensch, da wollte ich noch hin. Und Scheiße, raus. Weihnachtsgeschenk ist ihm jetzt eingefallen und weg. Nee, ist hier auch nochmal, also ich nochmal zum Artikel zurück. Parallelen zum Kölner Geocaching-Verbot, da dachte ich mir so, naja, zumindest die Artikel haben da Parallelen. Fand ich einfach ein bisschen reißerisch. Trotzdem vielleicht ganz interessant zu lesen, weil da sieht man, dass Geocaching immer mehr auch in diesen Fokus von Gesetzen und Verordnungen gerät. Also sind das sozusagen gleich zwei Themen. Ist mir ein Tick zu reißerisch aufgemacht. Ich habe in letzter Zeit sowieso das Gefühl, dass bei manchen Blogs und auch Podcasts Hörer generieren mit dem Versuch irgendwie manches überspitzt. Das funktioniert, glaube ich, auf Dauer nicht. Also weiß ich auch nicht. Ich glaube, das, weißt du, worum das kam? Es kam, war doch vor kurzem, so vor ein, zwei Monaten, so ein längerer Artikel über diese heftig CO-Seite. Ja. Da lief es ja auch so mal. Klicke hier drauf und dein Leben wird sich für immer verändern. Ja, sonst, ja. Also ich weiß auch nicht. Also was dann an der Aldi-Kasse geschah, glaubst du nicht? Nein, also auf jeden Fall, wer es mal nachlesen will, www.daslangesuchen.de. Da gibt es einen Artikel über einen Wald, der zumindest zum Teil tatsächlich gesperrt wird. Lag wohlgemerkt mehr an den Pilzesammlern, aber Geocacher werden halt auch genannt. Und man sieht, wie gesagt, wunderbar, die geraten da doch schon immer mehr in den Fokus. Die Pilzesammler. Genau. Pilze. Nein, aber wie gesagt, Geocacher auch immer öfter. Also du liest es und das finde ich das Schlechteste an dem Zeichen. Dass die da eben genannt werden explizit. Das ist immer ein... So, dann habe ich noch mal ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Auf jeden Fall gibt es einen Supercache in Italien. Muss ja Italien sein, oder? Wie kommst du denn auf Italien jetzt? Ja, der ist in einem, naja, ich jetzt sage erstmal den Cache. Der ist die GC5A Y5R. Ich verstehe da immer nur die Hälfte von. Ach nee, da ist ja tatsächlich, ist ja sogar Deutsch. Am Fuße eines großen Baumes wie die Zunge einer Schlange. Der Baum ist einer von denen, die Abbildung dabei. Und da empfiehlt es sich einfach mal, das Log von Whoever CZ zu lesen. Das ist einfach geil. Dieser Cache liegt wahrscheinlich an einer Stelle, wo sich ältere Herren abends zum Schmusen. Also lest euch das Log durch. Nagelhämmern. Komm, wir müssen unsere Suchbegriffe noch dick erweitern. Was hat er da gerade? Aus dem Chat kommt gerade www, die lange Pause.de. Ich habe mal draufgeklickt, führt mich tatsächlich auf die Online-Navigationshilfe, die mir Geheimdokumente enthüllen, wie der islamische Staat funktioniert. Also es wird echt absurd heute. Wo klickst du denn drauf? War nicht so wichtig. Achso, jetzt weiß ich wieder, das war so eine Facebook-Mitteilung, da ging es darum. Stimmt, das hatte ich, ja doch, das hatte ich dann auch gelesen. Ja. Da gab es dann so einen Beitrag, ich wollte mal nachts auf dem Autobahnparkplatz einen Rally machen. Als ich mich da etwa durchs Gebüsch geschlagen hatte, stand ich quasi mitten in einer Rudelbumsen. Hab mich schnell wieder ohne Lok aus dem Staub gemacht. Im Nachhinein hätte mir bei der Anzahl der geparkten Autos schon etwas spanisch vorkommen müssen. Und da war dieser Link drin und der war, also whoever CZ, das Log einfach lesen, freuen. Hätte ja auch ein Event sein können. Ja, alle haben die Hosen runter, du denkst, okay, kann ich hier irgendwas discovern? Möglich wär's. Vielleicht haben die das. Wollen wir jetzt keine Bilder? Also, das Bild von dem ET-Piercing war schlimm genug. Er bedankt sich über den Crazy Mill for this great sexual adventure. Vielleicht Greetings von Prag. Gibt es ein eigenes Icon? Ja, gibt's auf jeden Fall. Aber guck mal, ist eine schlechte Lage sozusagen ja, des Caches, wenn das da ist, wo die sich treffen. Da kann man natürlich auch, was für eine Überleitung, da kann man aushelfen, indem man bei spike.de auf den Blog geht. Stopp, da muss ich jetzt mal einschalten. Jetzt habe ich endlich mal so einen flüssigen Übergang geschafft. Ja, aber du hast ja wieder so schlechte Lage. Also vielleicht ist das schlechte Lage. Vielleicht sind das aber auch drei ältere Geocacher, die ab und zu mal Frischfleisch, Newbies brauchen. Ich muss gerade mal gucken. Könnte doch sein. Hier, also du mich geh zu deinem Spike. Ich bin bei spike.de, wie lege ich einen guten Geocache? Und da lese ich gerade, habe ich eine gute Location, die landschaftlich, architektonisch oder kulturell ansprechend. Gut, jetzt könnte man diese Herren natürlich als kulturell einstufen, dann wäre der Cache ja doch wieder in Ordnung. Aber wer mal gucken will, wie man einen guten Cache legt, ich fand es einfach schön, das sind nämlich die alten Morsix-Regeln, einfach mal hübsch grafisch umgesetzt, habe ich bei spike.de geklaut, hatte ich bei uns ja auch veröffentlicht. Da könnt ihr das nochmal nachgucken. Hat er, glaube ich, auch nochmal aktualisiert zwischendurch. Und dieses so einfach das ist, da steht wirklich gut drin, wann man Cache legen sollte, wann man ihn lieber nicht legen sollte. Und ich wünschte mir, dass das mancher lesen würde. Oh. Ja, ich glaube, die es lesen, machen es eh. Und den anderen ist scheißegal. Ja, das ist wieder so das Problem. Ja. Na gut. Was haben wir noch? Wir haben GC11PTV. Der ist gut. Ist da übrigens auch schon wieder unten im Süden. Es ist immer alles, Problemfälle haben wir immer im Süden. Stuttgarter Ecke ist ein bisschen komisch da. Ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Da geht es ums Airport TB Hotel von Memime. Ich finde das so richtig süß. Das ist wohl ein sehr alter Cache, der liegt da wohl auch schon sehr lange. Und jetzt hat der Owner da ein paar Regeln reingeschrieben in seine Beschreibung. Da war irgendwas auch mit von wegen so und so viele sollen, glaube ich, drinnen bleiben. Drei sollen drin bleiben. Also so diese typische Regeln, die es gar nicht, Gott sei Dank in meinen Augen nicht mehr geben darf, aber mein Gott, nun stehen die seit Ewigkeiten drin. Dann findet sich aber natürlich wieder einer, der kommt und sagt, nee, das mit den Regeln geht gar nicht, das muss ein SBA sein. NA, bitte, NA, wir müssen in Shape bleiben, NA. Ja, NA, okay. Dann wird dann schon wieder persönlich beleidigt und wie war dann der letzte Needs Archiv? Ich werde jetzt persönlich attackiert mit Doppel-T und Doppel-K. Ich bete den Reviewer, dass dieser Log gelöscht wird. Welcher ist mir jetzt unklar? Der schon gelockt wurde. Eigentlich wie immer. Sie haben sich irgendwie alle in die Haare gekriegt, dann der Kaiser von China, wenn man das wieder ist. Die Listing-Koordinaten sind circa 65 Meter im Off. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn der Cache so alt ist, ob das alles so, weiß ich nicht. Die prügeln da alle wieder aufeinander rum. Es ist eigentlich wie immer. Stört es einen wirklich, ist es denn wirklich nötig, wenn der so viele Jahre liegt, dann noch wieder drauf rumzuhacken? Der ist von 2007 und da fällt jetzt auf, dass der nicht an den Koordinaten liegt. Ja, also ihm ist ja aufgefallen, weil sein TB da scheinbar ewig drinnen lag. Ich habe jetzt nicht die Verweildauer, ich glaube, die war einen Monat. Oh. Und dann hat er sich angeschaut, warum der so lange drinnen liegt und ist über diese Regeln gestolpert. Ja, die finde ich allerdings auch daneben, ja, okay. Wobei, das finde ich auch schon wieder, ich glaube, da haben sich zwei gefunden und geilen sich so ein bisschen aneinander auf. Genau, wenn du weißt die anderen liest, die tauschen alle TBs und machen und zwei sind wieder die... Ja, das eine ist ja der Ona. Der Ona hat ja gesagt, pass mal auf, da in meiner Beschreibung steht ja auch, das sollte, könnte, müsste, das ist ja keine Pflicht. Das las ich aber schon sehr als Vorschrift. Ja, wenn er es dann wirklich so sieht, warum nimmt er die dann nicht einfach raus, oder? Das ist der Teil, den ich meine, ich verstehe. Der eine verstößt gegen die Regeln, will aber unbedingt, das ist nicht so schlimm. Der andere ein hat Monat einfach ist nichts nur, richtig. Der andere hat einfach nur recht und so ganz genau weiß ich nicht, was die eigentlich wollen. Aber wer Popcorn mag, der kann sich den gut mal angucken. Das ist immer, ich lese sowas auch gerne mit, weil ich mich immer frage, so, ich wette so innerlich mit mir selber, wann kommt die erste Beleidigung? Es kann einfach nicht lange dauern. Und dann treffen sie sich auf dem Event und Ich hatte mal einen, der hat mich auf Facebook durchbeleidigt, dann sehe ich den auf dem Event, kommt so auf mich zu und konnte merken, der wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Gib mir die Hand und sagt, er ist ja nicht nachtragend. Also wohlgemerkt, er hat mich durchgehend bepöbelt. Also das ist auch so, wo ich dachte, ja. Dann hast du mit der anderen so Hand ausgeholt und hast gesagt, ich aber. Das ist bei dem Event, ist mir das aufgefallen. Ich habe sie ja alle begrüßt. Ja. Das ist ganz cool. Ach, du bist der. Aber du bist, ach, du der bist das Arschloch. Nee, ach, du bist der Tracer. Aber du bist doch gar nicht klein. Das war die ach, geilste Begrüßung. ja, genau. Die waren da übrigens, wo wir gerade bei NA sind, ich habe nämlich auch eins, da können wir uns jetzt auch mal drüber diskutieren. Also das NA-Log ist von, ja, jetzt kommen wir mal aus Hamburg, ist von unserem bekannten Haha Nils Haha. Ja. Wenn ein Cache wegen eines Mega-Cache-Events nicht gesucht und gefunden werden darf, gehört er ins Archiv. So gelockt in Ulm beim Münster Ground Level. Ja. GCJ7DQ. Ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ja, ich glaube. Also der Reviewer hat da wirklich gut reagiert, weil er hat nämlich zum einen gesagt, eine vorübergehende Deaktivierung eines Caches ist immer Ermessensfrage des Owners. Ja. Aber, also ein NA hätte ich da nicht gelockt. Aber nee, ich meine, der genau, Typ geht genau, ja auch auf Events, die nicht stattfinden. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber ich. Aber die Frage ist ja. Ich finde es auch nicht cool, wenn ich bei einem Mega-Event bin und ringsherum sind die ganzen Caches deaktiviert. Ja, aber wenn die früh genug deaktiviert sind, habe ich damit gar kein Problem. Und zweitens, ja, die Mega-Events sind und bleiben nun mal einfach an sich in diesem Hobby Schwachsinn. Es tut mir leid, aber es ist natürlich kein geheimes Hobby mehr. Aber wenn da 500 Leute auf einmal zum Cachen gehen, würde ich meinen auch abräumen. Ja, Punkt. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Und ein NA, das ist dann ein NA zu long, sorry, aber das ist so, weißt du. Also ein NA hätte ich nicht gelockt. Ich hätte mal eine Nacht drüber geschlafen, bevor ich meinem Frust jetzt freien Lauf lasse und deswegen sowas logge, weil das ist reiner Frust, da ein NA zu loggen. Das hat ja nichts mit wirklichem mit Argument zu tun. Das ist ja einfach Quark. Sorry, aber das, jeder blamiert sich so gut, wie er kann. Ja, wir machen es halt nochmal extra. In Logs passiert das auch immer öfter. Also ist ja auch nicht so, dass mir das noch nie passiert wäre. Aber wie gesagt, ich mittlerweile, dass die sich gegenseitig bepöbeln, in Logs, das ist so, wo ich denke, boah, habt ihr eigentlich gar keine Erziehung genossen oder was? Also nicht, dass mir das auch nicht schon passiert wird, aber mittlerweile, das ist mir vielleicht einmal passiert, das ist mir auch aufgefallen, das ist doch Schwachsinn. Der Owner ist genervt, die Leute, die das lesen, schütteln nur den Kopf, weil da werden so private Fäden nach außen getragen. Boah, was soll denn das alles, ey? Ich finde, wir sollten die Scharia wieder einführen im Geocaching-Bereich. Ja. Alles, was nicht passt, Hand ab und irgendwann sind beide ab. Und dann kannst du eh nicht mehr locken. Mich wundert immer noch sowieso, dass es immer noch keine Prügelei bei den Cachern gab. Gab's schon. Ach so, da warte ich immer noch drauf, weil irgendwie, die sind ja alle nicht. Das ist auch eine Aggressivität. Mit dem Lock, was du sagtest, wie man lockt, ne? Ich bin hier in Hamburg bei einer Challenge. Bin ich hingefahren. Oh Gott, ich denke, macht keine Challenge. Nur, ich habe mal wieder durchgeguckt, was nicht so weit weg ist, weil ich immer keinen Bock habe, so weit zu fahren. Und war am Hafen hier und habe ich geguckt, habe ich erfüllt locker und die braucht mir kein Abbrechen, um das irgendwie zu beweisen da. Und fahr da hin und das ist so 100, also 50 bis 100 Meter neben einem Segelclub. So, und jetzt suche ich da und bin auch fertig. Nun war das Ding echt blöd versteckt, also das vergraben fast schon und dann noch was drüber gehümpelt, war schwer zu finden, aber war gefunden, alles klar. Ich verstecke das auch genau so, wie es war. Ich fand es nicht schön versteckt, aber wenn es so lag, dann lege ich es auch so wieder hin. So. Macht Sinn, sonst wandert die genau, Dose über die genau. Zeit. Genau, ne? Und will gerade weg, da kommt einer von diesem Segelverein. Oh, stimmt. So, normalerweise, weißt du, habe ich gar keine Lust auf Diskussion. Dann setze ich mich ins Auto, fahre weg, habe Ruhe. Aber der kam und machte so mit der Hand von Weitem, so winkt er und sagt, pfft. So nach dem Motto, zieh mal zu. Was ist das denn, G oder was? Oh, da hat er ja bei mir, genau, da hat er bei mir gleich. Da trifft man, bei sowas triffst du bei mir echt in Schwarze. Dann haben wir uns erstmal, also 10 Minuten unterhalten. Ich habe ihm erstmal erklärt, dass er so mit seiner Frau und Kindern sprechen kann. Ich bin aber ruhig bei geblieben, ne? Hab wirklich sachlich mit ihm gesagt, reden sie mit ihrer Frau und Kindern so, wenn wir beide uns unterhalten wollen, vernünftig oder gar nicht. Es ist, ich finde, Jörg, ich finde es immer wichtig, dass man ruhig bleibt, wenn man den Kopf des anderen so langsam auf den Boden drückt. Ja, da muss man eine gewisse Ruhe ausstrahlen. So ging es mir. Und du merkst auch, dass er völlig überfordert war. Er hatte jetzt gedacht, entweder kriegt der Gepöbel oder ich hau ab. Der wusste nicht, was er machen sollte. Der war völlig durch den Wind. Aber es ist auch nicht so wichtig. Wir haben uns da 10 Minuten dann unterhalten, dann ist er gegangen, guckte sich aber immer wieder um und so, weil ich da ja weg sollte. Und ich habe gesagt, nö, rufen Sie Polizei an, weil er behauptete, das gehörte zum Segelverein. Das gehörte niemandem, das Land. Das Blöde war, der Cache lag genau vor der Deichsel von so einem Ding, wo die Segelboote transportiert werden, so einem Anhänger. Die waren zwar ungepflegt, die standen auch mit Sicherheit schon Jahre, aber er lag halt Meter vor diesem Anhänger. So blöd versteckt, oder? Ja, okay. Ja, also ich glaube, ich hätte ihn da auch durchaus versteckt, weil die Anhänger sahen nicht so aus, wenn sie benutzt werden. Aber wenn du das nicht weißt, dass der Segelverein darauf achtet, dann hätte mir auch passieren können. Also das fand ich gar nicht so schlimm. Ist es auch ein Segler, der einfach dir das wusste und das da versteckt hat. Man weiß es ja nicht. Eben, ja? Auf jeden Fall habe ich dann wirklich sachlich gelockt. Da habe ich mir nämlich auch die Ruhe genommen, habe reingeschrieben, Mensch, ist ein bisschen ungünstig. Zum einen, wenn da 3 Blätter vom Baum, dann findest du die nicht mehr. Das ist einfach so. Und zum Zweiten vielleicht 50 Meter weiter, weil du hattest dann 200 Meter Grünstreifen, wo du ihn hättest verstecken können. Und hab das auch wirklich ohne jeden Hohn oder irgendwas so geschrieben. Kommt der Nächste? Das ist in dem Fall der so beleidigt war, dass wir ihn jetzt hier FDF-Geier genannt haben, obwohl ich mich entschuldigt habe. Scheint er immer noch zu brennen oder es ist seine Art, ich weiß es nicht. Er pöbelt allerdings auch gerne. Und da kam dann halt, das wäre alles Firlefanz und da darf man hin und das ist gar kein Privatbesitz. Wo ich so dachte, ja, hast ja recht, aber muss man jetzt nur um Recht zu behalten, den da liegen lassen und den Ärger, das ist doch klar, dass die jetzt ab dem Segelverein immer gucken. Ist doch vollkommen normal. Es ist so, wo ich denke, Mann, ja, hast recht, das ist nicht deren, aber dann geht man einfach 50 Meter weiter und das Hobby ist wieder gerettet, hätte ich fast gesagt. Ja, aber das hängt ja so ein bisschen mit unserem Hobby zusammen, ja? Das sage ich ja immer. Ja. Wir sind schon ein komischer Haufen und das siehst du jedes Mal, wenn meine Frau mal so Fotos von Events sieht, die dann irgendwo mal auf Blogs aufpassen. Das ist ja, jeder ist da, aber jeder ist für sich. Ja. Meistens noch die Arme verschränkt und ganz starre Gesichtshaltung. Und wenn du mich ansprichst, aber nicht unter 4.000 Pfund. Ja, auf dem gleichen, aber genau auf diesen Events würden die meistens nie was zu dir sagen, obwohl sie dich da in den Blogs anpöbeln, als wenn du sonst was wärst. Nee, untereinander, aber du musst natürlich immer den ersten Schritt machen. Ja, ich weiß auch nicht. Es sei denn, du hast Gedankenlyrik, da musst du nämlich springen. Nee, ich fand das wirklich völlig absurd, weil ich weiß nicht, warum er mich jetzt schon wieder bepöbelt, was er jetzt schon wieder ein Problem mit mir hat. Aber ich fand einfach, die Cache hätte man einfach 50 Meter verlegt und das ist gut. Natürlich wird der wieder nicht verlegt, der bleibt jetzt vor der Deichsel liegen, bla bla bla. Ich weiß nicht, was es soll. Also manchmal wünschte ich mir so ein bisschen Kompromissbereitschaft oder zumindest mal Höflichkeit oder was auch immer. Ja, wird's nicht geben. Ich frage mich gerade, weil der Michael hat uns doch den Hinweis geschickt für diese eBay-Aktion mit dem Geocaching-Account mit 3.200 Pfunden. Ja. 3.200 Pfunde und 11 verschiedene Länder. Der ist jetzt, hatte der nicht beim letzten Mal Gebote? Der ist jetzt beendet mit 0 Geboten. Der hatte letztes Mal, da hatte ich geguckt extra. Das Ding ist der jetzt, hatte irgendwie, der war glaube ich bei 7 Euro oder so. Achso, jetzt steht er hier oben. Dieser Artikel wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel beschädigt wurde oder verloren ging. Sein Account ist beschädigt worden? Wie hat er das denn gemacht? Was naja, ist das denn für da hatte Spaß? Doch einer auf Facebook hat doch rausgekriegt, wer das ist. Und wenn er jetzt. Der hat dann irgendwie den Nickname gepostet. Und wenn jetzt irgendein anderer das an Groundspeak macht, dann sperren sie den Account. Wie kriegst du das raus? Ja, das also. Das ist auch so ein Punkt, dass ich mich mit frage. Projekt GC wahrscheinlich. Ja, aber ich frage mich mal, haben wir da Sherlock Holmes und die stalken sich alle gegenseitig. Dieses Hobby macht mir langsam so ein bisschen Angst. Ich gucke gerade in den Chat. Ja, der war selber blöd, weißt 1,58, was ist das denn? Gedankenlyrik, ja. 1,50, ja. Ja, ja, mit hochhackigen. Weißt du, der war ja selber blöd. Der hatte, ich glaube, 4 Pfunde im Vatikan. Und so viele Leute haben nicht 4 Pfunde okay, im Vatikan. Ja, darüber fällt das natürlich. Ja, okay. Das ist. Ja, also wird es wieder nix. Also ich war da echt drauf dran, ne? Also ganz ehrlich, wenn der heute noch auf 10 Euro gewesen wäre, hätte ich das geboten. Mit dem Account hätte ich noch meinen Spaß gehabt. Ja. Also das muss ich echt sagen. Da hätte ich erstmal durchgelockt, weil ich habe ja jetzt gesehen. Erstmal generell alle beleidigt mit diesem Account. Dann. Genau, erstmal alles bepöbeln und ordentlich beleidigen. Nee, aber was man ja machen kann, ist, wenn wir jetzt schon gerade bei den Accounts sind, du kannst das ja auch kostenfrei versuchen, ne? Ist ja jetzt mittlerweile leider gesperrt, aber wir haben ja eine E-Mail bekommen von einem aufmerksamen Hörer. Oh, jetzt habe ich ihn gar nicht gefragt, ich nenne den mal lieber nicht. Aus Nordrhein-Westfalen. Und da ging es ja um das Profil. Welches war das überhaupt? Bullenherder hat den Account direkt gekauft per Mail. Ach, Mickey95. Er kauft sie alle. Hm? Genau, Mickey95, M-I-K-E-Y95 zusammengeschrieben. Der hatte, das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Thema auch für uns, der hatte nachgelockt mit so einem Satz, da ich nun meinen eigenen Account habe und mich in gewisser Weise emanzipiert habe, logge ich diesen Cache nun nach. Da ich immer mal wieder mit anderen Personen unterwegs war, ist es schwierig, in diesem automatisierten Log wechselnde Usernamen anzugeben. Bei Fragen schreibt mich gerne an, wie großzügig. Vielen Dank für den tollen Cache und die Mühe des Owners. Und so hat er mal eben 2000, wie viel ist er gekommen? Bis sie ihn gesperrt haben, bis 2544 Caches gelockt in 2 bis 3 Tagen. Die Idee ist geil. Ja. Die meistens dürfte es auch egal sein. Die Frage ist, machen die das mit einem Script? Der muss es dann mit einem Script reinspielen. Ja, aber die Frage ist für mich trotzdem, ja, das machst du über GSAK zur Not. Aber die Frage ist für mich, ja, aber was ist, kann ja auch stimmen. Na, also an der Anzahl ist das jetzt eher unwahrscheinlich, aber ich kenne persönlich einen vor Jahren, da ist die Partnerschaft auseinandergegangen und der hatte viele tausend Funde und hat die auch alle versucht nachzuloggen. Hat das auch tatsächlich geschafft, die Armee, das alle, bis auf diesen Militärpfarrer, der war der Einzige, der sich dagegen sperren wollte. Aber alle anderen haben den auch loggen lassen. Stimmt, den kenne ich nämlich auch. Ja. Genau dieses Beispiel. Wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Nee, das muss Aber sein. Der hat das natürlich auch entspannt begründen können. Ja, klar. Das hört sich ja jetzt so an wie, weißt du, keine Ahnung. Also ich war irgendwann mal mit irgendjemandem und dann war ich bei dem anderen Cache mit einem anderen Nickname. Und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendjemand das mal einfach durchgecheckt hat. Ja, das denke ich auch. Und dann festgestellt hat, er kann es nicht sein. Aber also die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Klingt mir auch, aber wollte ich gerade sagen, aber es ist fast einfacher, wenn du das nicht ganz so übertreibst und machst 100 Stück die Woche. Ich glaube, da wird es mit durchkommen. Ich frage mich sowieso ganz ehrlich, ich frage mich wirklich. Wächst denn der Schwanz? Ja, ich wollte gerade sagen, oder die Brüste. Ich frage mich bei beiden Seiten, ich frage mich sowohl bei dem, der das macht, was ihm das bringt, und ich frage mich bei denen, die ihn dann, die Loks. Macht euch wirklich die Mühe und guckt echt immer noch nach, wer im Logbuch steht, also ich nicht. Es ist wirklich, ich finde das so albern, ich sage immer wieder, Groundspeak, gebt diese Kackzahl frei, dass ich irgendwo eingeben kann, meine Founds plus so und so viel, gib an. Und schon ist Ruhe. Wirklich. Du, mir ist das auch wurscht, aber wenn mir so ein Log untergekommen wäre, dann hätte ich erstmal entspannt auf Löschen gedrückt. Weißt du? Und wenn er das Ding gelockt hätte, dann hätte er mich schon angeschrieben. Und dann hätte er es nochmal herstellen können und fertig. Aber das heißt, du liest ja die Caches. Ich mach nicht mal das. Ich krieg dann eine Notification. Klar, gucke ich mir das an. Echt? Wenn dann einer schreibt, ich fand's total scheiße, ich hab dir in die Dose gepinkelt, dann muss ich ja mal eine Wartung machen. Eigentlich habe ich halt doch, für sowas. Hast du recht, überfliegen tue ich das schon, aber ich habe noch nie drauf geachtet, ist der da drin oder ist das vielleicht ein Fake? Obwohl, nicht. Bei meinem letzten Cache haben alle, bis auf wieder den einen, der hier sowieso nur überpöbelt, haben aber alle nett gelockt, kann ich anders sagen. Ja, aber bei so einem Log, das würde mir, also da hätte ich wahrscheinlich auch drauf. Weißt du, ich habe so viele, jetzt logge ich alleine, ich habe so viele Caches gelockt mit so unterschiedlichen Nicknames, ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Ja, das klingt schon nicht so glaubwürdig. Also, ich glaube immer meistens, das sind echt so kleine Jungs, die noch zur Schule gehen. Und im Endeffekt ist es mir dann auch egal. Ich sage immer, wer sich über seine Funde definiert, der hat sonst nichts im Leben. Und dann will ich ihm nicht das, was er sonst nicht hat, auch noch wegnehmen. Naja, und wenn es über Funde nicht klappt, dann halt über Gepöbel. Ja, oder so. Aber der muss sich gar nicht so einstellen, weil der Martin hat uns nämlich auch nochmal eben einen Hinweis geschickt. Und zwar geht es um das Event Cambridge Christmas at Dickens Village 4. GC, Martin? Ja, GC4JG3C. Welcher Martin? Weiß ich nicht, ob er das sagen möchte. Ach so, okay. Martin auf jeden Fall. Okay. Und zwar ist das logischerweise, wie ich schon sagte, ein Event in Cambridge. Gib und die bei Kekse. Diesem. Bist du jetzt das, was du mir geschenkt hast? Die Kekse. Das sind Chips. Ach, das sind Chips? Ja, das ist auch besser. Sagst du dazu immer zu deiner Frau, nimm die Kekse mit. Glutenfrei. Also pass auf, dieses Event hat 80 Stages. Und jedes Stage darfst du einzeln locken. 80 Stages? 80. Darauf hast du dann sowas wie 80 Logs pro ein Event. Es ist total geil. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was machst du? Das ist ein Event oder hast du dann 80? Das ist ein Event. Und er hat für dieses Event sogar 89 Stages angelegt. Für ein Event? Für ein Event. Wie bescheuert muss man denn dafür sein? Es ist auf jeden Fall unter Event gelockt. Genau, hier steht das. Er findet approximately 80 temporary caches. Und die hat er als Stage angelegt. Das heißt, du lockst das Event, wenn du da alle gefunden hast, 80 Mal. Und so sehen die Logs auch aus. Sind die bescheuert? Oder? Das ist geil, ne? Gibt's nur in UK. Also oder alles, in Cambridge. Um so ein paar Punkte zu sammeln, ne? Ja, ja. Ist doch echt erschreckend, ey. Also das ist doch schon absurd dann. Was will er denn jetzt? Wieso? Ich will mein Passwort nicht changen. Bist du bescheuert oder was? Jetzt will er ein Change-Passwort hier? Jörg, einfach ein sicheres Passwort eingeben. Ich will überhaupt kein Passwort ändern. Du brauchst einen Text und eine Nummer. Also nimm Passwort und jetzt nimmst du noch eine Nummer. 1. Dann passt das. Du musst heutzutage immer eine Nummer eingeben, damit es nicht so schnell gehackt werden kann. Heute kann ich ja sehr mal sagen, ich hab das auch schon mal tatsächlich gemacht, dass ich ein Passwort bei mir hieß mal total aufwendiges Passwort zusammengeschrieben. Und dann hat die einer zurückgeschrieben, war ganz leid. Machst du jetzt mal die Chipstüte auf? Ja, ich gucke ganz irritiert. Drauf. Das sind keine Chips, hast du die mitgebracht? Die lagen hier auf dem Sessel. Die ist so pervers. So von Heike, glutenfrei, ohne künstliche Geschmacksverstärker, ohne künstliche Farbstoffe. Da ist nichts drin, was schmeckt. Das ist alles gesunder Kack drin. Das ist so, das ist wie Tofu-Wurst. Ja, das ist ja okay. Ich meine, warum sollen auch Gluten in Chips drin sein? Weil ich sterben will. Ja, aber dann, wie willst du Gluten in sowas reinbringen? Boah, die schmecken ja schrecklich. Mal probieren. Boah. Guck mal, jetzt wird da schon gefragt, wo schläfst du denn heute? Boah. Oh Gott. Ja, das wird richtig spannend da. Also ich finde es ja eigentlich ganz cool. Also das Event, lass ich es über dir. Fand ich genial. Ist eine gute Idee. Muss man sich immer nicht so den Account zusammen stellen. Da tue ich keinen Link von. Fährst rein. Du einfach mal. Doch. Das, nee, da machen die das hier auch noch. Ja, ich will doch, dass das hier gemacht wird. Ist doch völlig absurd. Ich komme nicht mehr zum Cachen. Nur noch so ganz nebenbei. Ja, manches. Ich esse jetzt nur ein. Du kannst schon mal was erzählen. Ja, ja. Was ich gefunden habe, noch einen schönen Artikel wieder. Mittlerweile verweisen wir auf ganz schön viele Artikel. Guck mal, die schreiben alle Artikel und wir verweisen nur noch drauf. Ja, so auch praktisch, ne? Die arbeiten und wir machen. Wir sind so eine Linksseite. Wir greifen das ab. Wir sind die. Nee. Aber das gefiel, mir wirklich, des Geocaching. Gefiel mir wirklich gut. Team 76 oder auch 76 hat über Mega-Inflation geschrieben. Der Artikel, den brauche ich gar nicht groß kommentieren. Lest den. Der bringt es echt auf den Punkt. Den würde ich bis auf wenige Sachen komplett unterschreiben. Es geht nämlich mehr oder weniger drum, um diese Mega-Schwämme und darum, dass man eigentlich selbst auf Mega schon nicht mehr alle trifft, die man gerne treffen würde, weil selbst da sich das jetzt verteilt. Das stimmt, das habe ich ja auch schon mal angedeutet. Weil ich dachte, weil sich nicht jeder sein Nick-T-Shirt anzieht, ja, das nicht erkennt. Ich glaube, nee, das ist nicht, nee, aber wirklich, du kannst ja heute, hast du kein Mega mehr, wo du hingehst und sagst, da werde ich sie alle sehen. Das gab es vor 2 Jahren noch, weil da gab es nur 1 bis 2 Megas, wenn überhaupt im Jahr. Ja, das hatten wir ja schon mal drüber geredet. Das wertet auch so mega so ein bisschen ab, ne? Absolut. Deswegen, also dieser Artikel bringt es da auch auf den Punkt. Also auch das, da geht er drauf ein. Wirklich gut geschrieben. Also muss ich sagen, mir gut gefallen. Der Artikel heißt Mega-Inflation von, da hat er schon, ja, wir haben schon den Link, der kommt wieder in die Shownotes. Ach, gut, dass wir Interceptor haben und den, sind das mehr als 300 Gramm was? Ach so, unsere Chips vermutlich. Ich habe das auch gerade festgestellt, dass natürlich eine super Idee ist, Chips vor dem Mikro zu essen. Ja, du werdet mal nicht weiter. Sonst seid ihr doch ganz enttäuscht, wenn wir uns hier benehmen, oder nicht? Das filtern wir alles wieder raus. Genau, ich gehe zum Gigabullen. Ich war beim Gigabullen, ja. Auch da habe ich nicht mehr alle gesehen, weil da sind die ersten weggelaufen. Mhm. Wobei ich zum Giga mal sagen kann, das hat den beiden aus Istanbul, weil die habe ich gleich, also ich habe da, glaube ich, den ganzen Abend durchgeredet, weil ich hatte so viele Fragen an die. Waren das Türken? Ja, das waren das Türken. Die wohnen auch in Istanbul, im asiatischen Teil. Und die waren tatsächlich auch auf Giga in München. Da habe ich sie natürlich gleich mal befragt, wie sie ihnen so gefallen hat. Das war ihr erstes Event überhaupt. Okay. Außer in der Türkei vorher. Sind aber die da, schon länger? Ja, die sind wohl schon, wir gucken nachher nochmal nach. Die sind wohl schon 2, 3 Jahre dabei, aber in der Türkei gibt es halt, er sagt, er kennt noch jeden Cacher da. So wenige sind das. Ja. Und bis vorher kannte er halt so Events mit 5 Leuten und dann jetzt das Giga war das erste. Und die hatten auch, fanden auch die Atmosphäre jetzt so ein bisschen, ja, die waren schwer beeindruckt, aber ihnen hat am besten gefallen das Cachen außerhalb. Weil sie es halt gar nicht kannten, mit 10 Mann vor einem Cache zu stehen. Und das war für sie so beeindruckend und begeistert, dass sie das hat ihnen am besten gefallen. Mhm. Da, wo wir alle sagen, ach du Scheiße, das war für die grandios. Das merktest du auch in der Türkei an den Caches. Die sind so auf dem Stand von uns vor 10 Jahren. Wirklich, das sind alles einfache, super simple Dosen, wo dir als Deutscher vor Ort auch schnell langweilig wird, weil sie so einfach sind. Wenn du die dann kennenlernst, also ich war echt froh, dass ich die noch kennengelernt habe letzten Tag, dann wird dir eigentlich mal bewusst, ja, natürlich ist das da so. Weil für 5 Kescher baust du eben nicht irgendwo in so einer Stadt sonst was ein, zumal das ja nicht ganz ungefährlich dann ist. Ja, die Frage ist, ob man es nicht hätte, wenn die jetzt zum Beispiel nach Hamburg kommen würden. Ja. Und die würden jetzt von unseren tollen Cache-Legern, ich nenne jetzt keinen beim Namen, so einen Cache finden. Ja. Würden sie dann anfangen, da unten auch solche Caches zu bauen? Sie waren ja auch in München und haben da ja für ihre Verhältnisse schon überbordend geile Caches gefunden. Ja. Wo ich so durch München gelaufen bin, habe ich so gedacht, naja gut, es ist ein normaler Durchschnitt. War für die natürlich schon... Also in Istanbul ist es wirklich so, wenn es hochkommt, das sind so Paddlinge, die nur so 2-3 Zentimeter hoch sind. Und die sind magnetisch irgendwo drunter gepappt. Das ist so der Durchschnitt. 90% der Caches haben noch ein Bild dabei, also ein Spoilerbild, weil du das sonst nicht heben kannst. Das ist einfach, diese Stadt ist noch nicht mal so voll auf den Straßen, aber die ist so gigantisch groß und egal, wo du hinkommst, da sind schon Menschen. Und was der Türke mir auch erzählte, war, der Riesenunterschied ist schon, dass die Türken viel hilfsbereiter sind. Er sagt, als er in München war, das war toll. Keiner hat geguckt, wenn sie irgendwo gesucht haben. Wenn du das in Istanbul machst, und das haben wir auch festgestellt, steht 2 Minuten später einer neben dir und fragt, ob er dir helfen kann. Dann musst du sagen, ja, ich suche hier einen Geocache. Ja, okay. Und so bringst du die Community. Nee, aber es ist tatsächlich so. Also das ist ein ganz anderes Cachen da. Es ist wesentlich schwieriger. Also ich fand das super spannend da. Also wie gesagt, ich war so froh, dass ich die noch getroffen habe da. Weil, wie gesagt, ich konnte 1000 Fragen stellen. Hat mir super gut gefallen. Ich finde auch gerade, ich muss mal gucken, wo ich dieses... Also in Amerika ist mir das auch aufgefallen. Also wir sind ja hier in Hamburg oder im norddeutschen Raum so ein bisschen um Hamburg herum sehr verwöhnt mit hochwertigen Caches. Ja, absolut. Da gibt es ja schon einen Abfall, wenn du mal durch die Gegenden fährst. Aber in Amerika, das war auch eigentlich irgendwo eine Metallplatte, ganz viele Nanos. Also wenn du da einen gefunden hast mit, was weiß ich, 50, 60 Favoritenpunkten, dann war es meistens so eine von Groundspeak, so eine gekaufte hohle Schraube. Ja. Also das war dann 60 Favoritenpunkte wert. Ansonsten lebten die sehr häufig von der Location, was ja auch nicht schlecht ist. Und da ist halt die Frage, wenn du jetzt so eine überschaubare Community hast, und jetzt haben die das in München mal so ein bisschen Luft geschnuppert, und haben vielleicht den einen oder anderen Geocache gefunden, ob es dann nicht möglich wäre oder ob sie sich dann nicht überlegen, die Geocaches etwas anders zu verstecken. Nee. In der Stadt wird es natürlich schlecht, aber wenn du mal so ein bisschen rausfährst, da ist nun gar nichts mehr. Nee, vergiss es, du hast da echt falsche Vorstellungen. Aus Istanbul fährst du nicht mal eben ein bisschen raus. Es ist tatsächlich so, du fährst, ich habe mit dem Zeddy ja gesprochen, der das Event da veranstaltet hat. Der kam, ist auf dem asiatischen Flughafen gelandet und hat aber auch in der Altstadt, wo wir auch waren, gewohnt. Der ist vom Flughafen 2 Stunden durch Großstadt gefahren. Das ist nicht wie, also ernsthaft, in Hamburg kannst du da verstecken. Also das ist eine derartige Fläche. Das wäre für die Istanbuler Cacher, die wir da getroffen haben, die beiden, würde das wohl 1,5 bis 2 Stunden Fahrt heißen, aus der Stadt rauszukommen. Also da reden wir von wirklich... Das ist anders als hier. Die Stadt ist unfassbar groß. Okay, das ist vielleicht so ähnlich. Ich hatte ja auch ganz gute Kontakte nach Griechenland. Da habe ich auch einen Kescher. Sagen wir mal so, um ihn herum im Abstand so von 150 Kilometer gibt es noch 3 andere. Ja, so ist es wohl jetzt wohl auch. Also sein Hauptaugenmerk besteht darin, Caches zu legen, weil finden, der hat die Homezone voll. Ja, klar, also, klar. Also ich gucke gerade mal, wir waren da auf diesem Event in Istanbul, waren wir mit Stricker, der kam aus Salzburg, das war sowieso witzig, diese Kombination da, der kam aus Salzburg, der war nur für 2 Tage da, der war so ein günstiger Flug, den er da geschossen hat und er wollte einfach Türkei rot färben. Der hat also wirklich so, der hatte richtig geplant, was der wegcasht, das war richtig spannend. Dann kam aus der Türkei Seel-Ist, genau, das war der mir alle Fragen beantworten musste. Nee, das ist sie. Halt, Seel-Ist ist sie. Okay. Die arme Sau. Die habe ich auch gefragt, ob ich ihr Bild da veröffentlichen darf. Und nochmal, warum haben die das Event jetzt gemacht? Das war ja nichts. Es sind 6 Teilnehmer oder so, ne? Sadie hat das gemacht, weil er sowieso da war und hat gedacht, naja, vielleicht sind andere da. Er sagte mir, er mag das eigentlich gerne im Ausland mal andere treffen. Und nachdem er das gemacht hat, weiß ich auch, was er meint. Denn gerade die beiden Türken war hochinteressant zu treffen. Weil die dir einfach auch mal Sachen sagen können von vor Ort. Nicht jetzt nur, wo du den Cash findest, sondern auch wirklich über die Stadt was erzählen. Also das war super. Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht. Ich mag das auch. Ich war auch mal auf Events, nicht hier in der Gegend, sondern woanders, was auch keine Mega-Events waren. Und da entwickeln sich immer ganz interessante Gespräche. Ne? Ja, man absolut. Dann denkt dann, oh Gott, da ist, alle kennen sich. Meistens ist es ein kleines Event. Ja, ja. Du bist dann da völlig der Neue. Dann nimmt dich wieder irgendeiner an die Hand. Ja, hier kannte sich keiner. Und aber die beiden Türken haben sich natürlich auch dann mal ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, das ist ein Pärchen. Nein, mit dir aus. Ach so, ja, okay. Also, und natürlich auch mit den anderen. Das soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt irgendwo so Winke-Winke-Events machen sollte, aber so als richtiges Event. Nee, das hätte ich auch, da wäre ich auch nicht hingegangen. Aber das war wirklich als Event im Teeladen geplant. Ich wollte mal sehen, ja, Haoral. Das war der männliche Part und der konnte sehr gut Deutsch. Sie sprach nur Englisch, das war für mich schwierig. Deswegen musste ich ihn immer fragen, weil mein Englisch ist einfach zu schlecht, um sich da jetzt so richtig fließend zu unterhalten. Und, aber er sprach perfekt Deutsch und hat dann einfach übersetzt immer. Warum sollte ich das nicht eigentlich auch mal machen? Also es war wirklich, ich habe am Anfang auch gedacht, oh Mann, mit 5 Leuten, da ist nur Punkt abgreifen. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das war echt richtig, richtig gutes Event, auch mal für unsere Shownotes. Achso, der hat da schon wieder alles. Nee, der hat nur, doch hat er schon, das ist ja, brauche ich für die Shownotes gleich vorlesen. Nehmen wir die Shownotes auf, Heckenland hat das diesmal schon gefunden, ne? Ja, hatte ich gestalkt. Der bestimmt in deinem Profil und hat dann geschaut, wo du warst. Wie immer. Nee, der war auf der Website. Du hast ja einen Bericht über Istanbul. Ach stimmt, da hatte ich es mit drin, genau. Ja, stimmt. Also kann ich nur empfehlen. Istanbul zum Cachen, wie gesagt, ich habe ja schon einen Artikel drüber geschrieben, deswegen können wir da kurz nochmal drüber gehen. Zum Cachen lohnt sich nicht wirklich. Als Stadt fand ich es eine der schönsten Städte, die ich kennengelernt habe, ohne dass man das an bestimmten Sachen festmachen könnte. Außer das Wecken um 5.30 Uhr durch diesen... Ich hätte ihn erschießen können. Nee, wenn er sich so anhört. Das hört sich an wie eine Katze, auf der du im Auto eingeparkt bist. Der war im Stimmbruch. Alle? Das ist ja jeden Morgen anderer. Und dann noch, dann antworten die sich auch noch. Ernsthaft, von 2 Moscheen. Wir reden da ja nicht, das ist nicht wie hier in Deutschland, eine Kirche pro Ort. Sondern rund um unser Hotel waren allein schon 4 große Moscheen. Ja, das ist da so. Und du denkst einfach, oh, die haben aber ein schönes Religionsverständnis. In Wirklichkeit brüllen sie sich da wahrscheinlich zu, hey, hast du noch Milch zu? Ich komm nachher vorbei. Ich habe kein Wort verstanden, obwohl ich unten stand, wo er ins Mikro singt, weil ich das auch mal wissen wollte, aber ich habe da nicht viel von verstanden. Wir haben halt den Hahn und die haben halt, das dürfen wir jetzt auch nicht sagen, sonst bin ich rassistisch. Oh Gott, nee, das fehlt mir noch. Vor allen Dingen will ich es auch gar nicht, vorher war ich eher neutral, jetzt bin ich ja schon fast Türkei-Freund geworden. Ich wollte da immer nicht hin, weil alleine diese ganze Rechtslage und wie die da so rumgehen, das finde ich alles komisch und wie sie mit ihren Frauen da allen Mülltüten über den Kopf stülpen. Aber Istanbul hat mich wirklich, das muss man echt mal gesehen haben, die Stadt ist unfassbar. Wir werden den nächsten Urlaub da nicht verbringen mit Krümel, aber ich habe mir schon eine schöne Urlaubstour ausgesucht. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Istanbul ist immer durch. Ja. Dann habe ich bei unserem lieben Freund, der Abrocker, das ist übrigens schlecht, wenn man so der und dann den Nick hat, weil dann kann man, sagt man immer, bei der Abrocker und alle denken, du hast halt eine Klatsche. Hört sich ein bisschen doof, ja, aber das denken die sowieso, also von daher. Ja, die haben ja auch nicht unrecht, das würden wir dieses Hobby schon nicht bitte. Der hat übrigens vor kurzem einen großen Geocaching-Indoor-Flohmarkt gemacht als Event. Soll wohl auch ganz gut funktioniert haben, aber darauf will ich nicht hinaus. Ich will hinaus auf seinen Artikel Munition als Geocache, weil da hat tatsächlich jemand so Schrotflintenpatronen oder Shotgun-Patronen, weißt du? Ja, das habe ich gerade gelesen, ja. Aber wo ist denn da eigentlich das Problem? Das Problem habe ich nicht wirklich verstanden. Ja, also wenn du so eine Patrone in Deutschland irgendwo hinlegst und da ein Logbuch reinlegst, A, kommt es nicht gut an und B, hast du damit nur Probleme. Ja, und C, ist es Munition. Aber das Problem verstehe ich trotzdem nicht. Ja, aber das ist 90% der Leute wissen nicht mal, was das ist. Aber da bin ich sowieso anders. Ich hatte auch nie Probleme, Feuerzeuge in Cache zu finden. Ja, es ist halt ein Feuerzeug drin. Da geht es wieder, wie viele Kinder das finden. Ja, wie viele Kinder sind denn bitte schön allein unterwegs und in dem Alter, wo sie mit Feuerzeugen noch Scheiße bauen? Also in der Zeit, wo ein einfaches Rohr schon als Rohrbombe deklariert wird, dann wirst du nicht eine Shotgun-Patrone da verstecken. Das findet irgendeiner und dann ist da High Life. Ja, dieses High Life verstehe ich immer nicht. Also ich habe jetzt auch kein Problem. Ja, dann nimmt man es halt weg, nimmt was. Also ich hätte es auch nicht gemacht, auch um mir den Ärger zu sparen. Inhaltlich wäre es mir völlig gleichgültig. Ja, nee, ich komme gar nicht auf die Gedanken, aber du siehst wieder, jeder versucht mit irgendwas Kohle zu machen. Da hat sich praktisch jemand leere, sind es jetzt Shotgun oder sind es jetzt, ja, ja, was weiß ich, was es für Patronen sind, ich kenne mich da nicht aus, gedacht, hey, das sieht doch so ähnlich aus wie so ein Paddling. Ich frage mich sowieso, die sind ja oben nicht zu, die sind ja dann, wenn die leer geschossen sind, sind die ja offen. Ja, Sind die eigentlich nicht dicht. Ja, aber Filmdosen sind auch nicht wasserdicht. Ich überlege mir schon, wenn du das nächste Mal auf dem Klo sitzt, weißt du, und das Klopalettenpapier ist alle und du guckst dir dieses Papprollding an, dann kommt irgendwann auf die Idee und sagt, wenn ich das beides verschließe, dann habe ich sowas ähnliches wie ein Paddling. Da habe ich ja einen Geocaching-Behälter und schon hast du das Ding drin. So ein Bild, 20 Klopapierrollen für 30 Euro als Geocaching-Behälter. Ja, Geld versuchen sie das einzumachen, meine klar. Artikel fand ich aber gut geschrieben. Da habe ich nachher auch noch ein paar gute Sachen zu kommerziellen Geschichten, ja. Das macht eigentlich unsere Verlosung. Wir haben uns noch nichts ausgedacht dafür, was wir haben wollen. Und ach, schreibt, wer da irgendwas von haben will, genau, schreibt einfach, ich warte jetzt mal eine Woche ab. Länger warte ich nicht. Wenn einer das zu spät hört, hört das halt zu spät. Und wenn ich da mehr als eine Mail kriege, wenn ich gar keine kriege, schmeiße ich es halt weg. Wenn ich mehr als eine kriege, dann lassen wir deine Tochter Zettelchen ziehen, auf die wir die Namen geschrieben haben. Oder wir schneiden es in der Mitte durch. Irgendwas lassen wir uns da schon einfallen. Auf jeden Fall verteilen wir das dann. Also das geht dann raus. Da braucht ihr auch nichts für machen und um Gottes Willen. Also das verstehen ja auch viele falsch. Ich habe im Prinzip auch gar nichts gegen Gewinnspiele. Mich stören Gewinnspiele, bei denen verlangt wird, dass andere bespammt werden. Bei mir ist es ja auch so, dass ich, wie war das, meine Meinung? Was mache ich mit meiner Meinung? Ich fand diesen Satz so geil, der da bei dir drin stand, da von. Ne? Mit deiner Meinung? Ja, bei den Kommentaren da. Du legst deine Meinung so aus, wie du sie gern hättest. Genau. Denk mal über diesen Satz inhaltlich nach, ne? Und dann frag dich, sollte man einen, der so einen Satz aufschreibt, ernsthaft irgendwie überhaupt für ernst nehmen? Wirklich. Natürlich lege ich meine Meinung aus, wie sie will. Ist ja meine Meinung. Es ist schon in sich ist das schon so. Aber. Übrigens erfahre ich gerade aus dem Log, das bin ich mit diesem. Mit dieser Papprolle, wie heißt die denn eigentlich in der Klolettenpapierrolle? Also die Papprolle, ja. Guck mal, was da abgeht. Man kann da außen drauf locken, außenrum ist das Logbuch. Jetzt habe ich wieder was angestoßen. Demnächst finden wir ganz viel Logs. Ich gucke gerade, ja, aber irgendwas haben wir hier so ein komisches Bild. Ich muss das mal rüberschieben, dass ich das auch noch. Das ist wieder so ein richtig toller. Ach, das ist die Dose, die Munitions. Wenn das ernsthaft die Dose ist, ne? Ja, also mal ganz ehrlich, da ist sogar ein Geocache-Aufkleber drauf. Also sorry, aber dann sehe ich das Problem nicht wirklich. Also nee, das ist doch was anderes. Weiß ich nicht. Nee, das ist hier eine Dose. Guck mal, da hinten ist der Aufschlag, das ist der Zünder und hier vorne ist einfach zugemacht. Das ist eine Schrotpatrone. Ist doch... Da finde ich dann, nee, da brauche ich jetzt nicht. Ich kapiere das auch nicht. Warum kann man nicht mal genügend Geld in einen vernünftigen Paddling investieren? Ja, das davon ab, aber über die Patrone selber ist jetzt auch ernsthaft nicht wirklich drüber. Also außer über die Qualität, dass sie nicht wasserdicht ist, aber dass es eine Patrone ist, wenn da noch ein Geocaching-Aufkleber in der Größe drauf ist. Also ich bitte dich, da wird es jetzt aber auch langsam irgendwie. Trotzdem, dieses ganze Verkauf, weißt du, demnächst bohrt irgendeiner ein Dildo auf, macht sich die Arbeit. Macht ein Dildo, bohrt den auf, nimmt das Elektronische hin, verschließt den wieder und sagt, das ist jetzt macht einen Geocaching-Aufkleber drauf und schmeißt den hin, statt sich einfach ein Paddling zu nehmen. Ja, aber ich würde mich totlachen, ich würde mich freuen über das Ding. Ich muss jetzt nicht sagen, das wäre mal ein geiler Gag. Also, und kriegt dann 150 Favoritenpunkte, weil die Dose so geil ist. Ja. Aber der hat sich viel was einfallen lassen, mal ganz ehrlich. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Dass die geil ist. Und du verschenkst dir deine Tastatur. Du hättest die Tastatur aufmachen müssen, Logbuch rein und irgendwo in die Walachei schmeißen. Nee, ich bin, also ja, habe ich auch schon gesehen, sowas in der Art, aber ich bin auch nicht der Große. Ich habe da nicht gut Fantasie für, muss ich ehrlich sagen. Komm, wir streuen mal wieder was Harmloses ein. Den Travel Bug Doc Tuck. Was? Boba Cooler Travel Bug Keeper. Boba Cooler. Ist das überhaupt denn die Nummer? TB. Nee. 6CK1Y, nee, das ist ja nicht die... Aber damit findest du ihn. Damit findet man ihn, aber hast du die Nummer noch irgendwo? Ja, ich klicke gerade drauf. Also, es ist TB6CK1Y. Dildo, ist das familienfreundlich? Na klar ist das familienfreundlich, da hat die Frau auch mal ihre Ruhe. Der Mann. Naja, vielleicht auch die Frau, man weiß es nicht. Genau. Ein freudscher Versprecher. Jetzt, genau, Dildo führt jetzt auch zur schweigenden Mehrheit. Nee, solange wir es nicht verlinken, nicht. Wo waren wir gerade? Achso, wir waren bei dem TB6CK1Y. Ich weiß gar nicht, wie willst du den denn? Er möchte der meistdiscoverte DB werden. Ja, da muss er ja irgendwo auch mal die TB-Nummer haben. Ja, ich hatte da auch. Wieso ist denn jetzt kein Link hier oben? Ich bin auf dem Teil drauf, aber da ist ja nirgendwo die. Auf dem Text dazu? Ja. To be the must discovered TB. Und dann ist aber nirgendwo die Nummer. Das Bild ist dann der Big Bopper. Ah, das hat er bei Facebook, glaube ich, irgendwann veröffentlicht. Und ich, Idiot, habe mir die Nummer nicht. Achso. Sucht einfach mal auf Facebook nach TB6CK1Y. Da möchte einer den meistdiscoverten TB schaffen. Und wer gerne discovert und welche braucht, da findet ihr die. Mit Blockbatterie, ja, ich weiß nicht. Dann ist der Dildo viereckig, ne? Das wird jetzt auch wieder. Ich gucke mal, da auf deinem Bild hat er übrigens 17 Discover-Logs. Da hat er eigentlich noch richtig was vor sich. Ja, aber das ist ja schon eine Weile her, dass ich das da reingeschmissen habe. Bist du da auf dem aktuellen jetzt? Ja. Und nee, ich bin auf dem Owner. Irgendwas stimmt hier nicht, weil der Owner hat diesen TB nicht mehr. Jetzt wird es langsam absurd, oder? Ja, TB gesperrt oder was? Ach, das kannst du natürlich haben, weil er meist Discoverte werden wollte. Ach nee, jetzt kommt er. So. Er kommt. Dein Internet, das hängt. Wir müssen wohl wieder mal ein WLAN-Kabel verlegen, damit es schneller geht. So, da haben wir ihn. Nee, der Rechner ist aus, also eigentlich. Guck mal, deswegen ist heute auch kein Brummen übrigens. Ich habe diesen Rechner runtergefahren. Oh, der hat's. Das ist ja interessant. Also mit deinem Teil hatte er 17 Discover-Logs. Ja. Er hat jetzt 659. Mit meinem Teil, ja. Ja. Heute mit meinem Schatzi, die 71, diesen TB gefunden. Was hat er nochmal mit seinem Schatzi? Ist ein Insider. Achso. Ist okay. Also wer den noch loggen will, muss mal bei Facebook suchen. Ich habe jetzt die Nummer leider nicht. Ja, das, der Owner ist ja auch blöd. Wenn es der meistdiscoverte TB, dann muss er den doch mal in den Text reinschreiben. Vielleicht kommt er im Chat nochmal sehen. MyTB. So, was heißt das? Ein Ami, ne? Kommt aus Michigan. Ja. Was für ein Technik-Setup? Geht wieder irgendwas? Bei Mixlr geht nichts mehr? Ah. Das sagt Hareb nur so. Nee, da haben sie vorher schon ein bisschen. Was hat er denn jetzt wieder? Nee, Mixlr hat bei mir ganz normalen Ausschlag, hätte ich fast gesagt. Ab und zu streut das Hareb immer rein. Ich mach einfach mal Stopp. Ja, und starte es dann wieder neu. Das wird so wie beim letzten Mal, als sie auf dieser Mute-Taste eingeschlafen sind und irgendwann gesagt hat, ich höre nichts mehr. Und wir hier eigentlich umgestellt haben, in Wirklichkeit war da der Ton aus. So, jetzt macht er wieder Connection. Und jetzt bin ich wieder neu auf MixLR und hoffe mal, dass es wieder geht. War doch MixLR, was ich nicht wollte, ne? Bei MixLR nichts mehr. Wir haben immer noch keinen Ton hier unten. Was? Ich wüsste jetzt nicht. Jetzt haben sie Ton. Alle? Weißt du, das ist so, die haben da unten keinen Strom, deswegen müssen wir unsere Windkraftwerke Stromleitungen nach unten bauen. Und mit dem Ton ist das so ähnlich. Das dauert alles ein bisschen länger. Also was ich mir gerade wirklich angucke, ist 1000 Mics läuft wirklich sauber immer und MixLR macht nur noch Ärger, seitdem die Geld haben wollen. Das ist auch ein guter Witz, ne? Ja. Also muss ich echt sagen, MixLR lässt nach da. Egal. Jetzt müssen wir mal einen Beschwerdebrief an MixLR schreiben. Das, weil wir ja noch nichts bezahlen, dass uns das so nicht gefällt. Ich habe übrigens nebenbei unseren T5er gefunden, Jürg. Wir haben T5? Hm. Welchen? Nee, einen T5er, den wir einfach mal so machen können, ohne Kletterausrüstung. Ach so. Ja, der nennt sich nämlich Drohen Sie mir nicht. Sagt mir nichts. Hast du nicht gesehen, das Video? Nee. Du brauchst eine Drohne. Ja. Also es ist praktisch so ein ganz langer Baumstumpf und ja, oben hängt ein Eimer drauf. Und an dem ist noch ein bisschen Draht befestigt. Und du brauchst so eine Drohne. So, cool. Ja, fliegst die dann hoch und die muss oben den Haken greifen. Dann kommt der mit dem Eimer nach unten. Ah, du lockst und fliegst sie wieder drauf. Das ist mal eine coole Idee. GC546BH. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen, fand ich auch total klasse. Ja, das muss ich auch sagen. Das hört sich interessant an. Nee, hatte ich nicht mitgeredet. Ich habe aber nochmal... Stell mal vor, du fährst da hin mit einer Kletterausrüstung, ohne das Listing zu lesen. Es gibt ja Leute, die lesen die Listings nicht, ne? Nee, kenne ich nicht. Es wäre mir jetzt völlig unbekannt. Also, ich habe nochmal ein schönes Log. Wir kommen auch wieder durcheinander. Du musst ja ein bisschen die Reihenfolge halten. Diesmal habe ich mir das extra thematisch ja, ein bisschen sortiert. Ja, aber du bist auf deinem Zettel in der Reihenfolge. Ja, und wir nicht müssen, bei mir. Das müssen wir nochmal wie kombiniert kriegen, merke ich. Weil ich bin immer noch bei den Trackables. Ich habe nämlich auch mal selten genug, dass ich mal einen Block bekomme, den ich richtig gut finde. Und das nämlich zu dem Putzteufelchen, das ich irgendwann mal in irgendeinem Podcast zum Discovern freigegeben habe. Also, wenn du das, dann musst du aber auch den Logger erwähnen. Ja, Ronny90. Und den lese ich auch vor. Hallo lieber Debody. Sicher ist es komisch, dass ich jetzt schon fast 2 Jahre nach der Veröffentlichung im Podcast diese Coin discovere. Hier eine kurze Geschichte dazu. Ich bin vor circa 3 Wochen auf den Podcast aufmerksam geworden, habe zunächst die relativ aktuellen Folgen angehört. Jetzt gehe ich langsam immer weiter rückwärts in der Geschichte des Podcasts und auch des Cashens. Aktuell läuft die Reviewer-Sprechstunde und zuvor beim Cashen lief die Folge mit dem Tracking-Code der Coin. Glücklicherweise habe ich den kurzzeitigen Abbruch des Podcasts nicht mitbekommen, denn schon jetzt ist der Podcast fester Bestandteil und die zukünftigen Folgen werden zeitnah angehört. Vielen Dank für viele Stunden Spaß mit dem Podcast. Ach ja, einen Bezug zu Hamburg habe ich auch. Ja, den darf man noch lesen. Zumindest ein wenig. Ich komme aus Nürnberg und bin großer Fan der Ice Tigers. Unsere Fangruppe pflegt seit geraumer Zeit eine Fanfreundschaft mit den Hamburg Freezers. Und so bin ich auch Frieser-Fan. Da musste ich ja gleich an dich denken. Ja, so muss das nämlich auch sein. Und ich selbst habe auch noch das Glück, dass eine meiner Coins wieder zurückkam. Diese war genau 1 Jahr, 8 Monate und 1 Tag unterwegs und hat dabei 9.369 Kilometer zurückgelegt. Guck mal, meiner hat weniger in 6 Jahren geschafft. Das muss mich jetzt auch deprimieren, ne? Geht eigentlich gar nicht. Ja, auf jeden Fall ein Lock, über das ich mich wirklich gefreut habe. Muss ich auch mal sagen. Also es ist noch nicht alles verloren. Nee. Es gibt Leute, die machen sich noch Gedanken. Ja, genau das. Und locken auch zeitnah und vor allen Dingen ausführlich einen Discover-Log. Meistens fand ich echt schön. Ich mache das ja auch nicht mehr. Ich logge ja auch nur gefunden, gesehen, auf der Autobahn überholt dabei. Nee, ich schreibe kurz, aber ich schreibe schon, versuche doch noch, wenn er mir jetzt eigentlich auch nur ein bisschen gefallen hat, dann versuche ich schon auch, zumindest individuell zu loggen. Klappt. Vom Sexshop in der Hafenstraße. Dieses schöne Cash-Mobil bewundert. Viel Spaß. Da lag auch mal ein Cash irgendwo. Ich weiß gar nicht, da auch direkt vom Sexshop. Es gibt ja wieder die Hall of Shame. Das ist gut, weil wenn du das jetzt bringst, dann kann mich danach wieder perfekt überleiten. Also es funktioniert doch eigentlich. Das siehst du. Willems Bonsors, der ist jetzt archiviert. In Nordrhein-Westfalen, ne? Der ist jetzt auf die Koordinaten, hast du mal gelesen, was für Koordinaten der gesetzt wurde? Komplett Nullen stehen hier. Wo hat er denn das gemacht? Wenn er archiviert ist, sehe ich jetzt erst gerade hier, aber ist das ein Fehler an der Anzeige? Ich gucke nochmal eben nebenbei rein. Wenn es bei mir auch so ist, ist es kein Fehler. Wenn es bei mir nicht so ist, dann ist dein Android. Nee, den hat er nicht, Entschuldigung, den hat er auch nicht drauf gesetzt. Das war doch genau der Fehler bei dem Cache. Ach so. Der hatte tatsächlich 0 Grad 00.000. Man sieht, wir sind vorbereitet. Genau. Und 0, ich überlegte mich gerade, wo war der Fehler. Genau, diese Koordinaten waren völliger Quatsch. Das waren nämlich komplett Nullen. Und dann fingen die Leute an, den zu loggen. Der erste kam, also wohlgemerkt natürlich alle mit Found, ne? Natürlich nicht als Node. Dann kam Finger an, hiermit passiert hier was. Und dazu muss man aber sagen, was für Leute den gelockt haben. Ich sag, nenn doch nicht mal die Namen, aber nur mal so. Found it, passiert hier was. 7.300 Funde. 1, 2, 3 Test, 1.008 Funde. Schwer zu finden, vielen Dank. 11.719 Funde. Logbuch nass, 4.447 Funde. Popcorn hole, 11.411 Funde. Harte Nuss, 1.537 Funde. Und so geht es weiter. Also nicht etwa Leute, die nicht wissen, was sie tun. So, dann kann ich ja auch sagen, dann kann ich mir vorstellen, wieso 11.000 Funde bei dem einen zusammenkamen. Klar. Ja, vielleicht eher Leute, die genau wissen, was sie tun. Genau, so kriegt man seine Punkte hier zusammen. Die findest du dann natürlich auch immer wieder. Und ist ja jetzt übrigens komplett gesperrt. Das finde ich immer von Eigengott so geil. Ich meine, Eigengott hat ihn natürlich auch wieder gelockt, ne? Ja, genau. Als Post-Reviewer. Aber da ist er irgendwie, ich finde ihn richtig cool, so richtig abgewichst. Ja. Er hat das nicht nur gesperrt, sondern er hat es auch komplett gelockt. Genau. So, und wer seinen Log gelöscht haben möchte, kann mich gerne über mein Profil kontaktieren. Ich sorge für die Entfernung aus der Hall of Shame. Ich befürchte nur, dass sich nicht einer kontaktiert. Nee, und somit ist es ganz wichtig, dass wir das auch mal bringen. Genau, könnt ihr euch nämlich anschauen. Wenn ihr mal wieder sehen wollt, welche Statistiken ihr komplett vergessen könnt, wie die zusammenkommen, sieht man dort. GCD15B. Also nochmal, GCD15B. Dabei. Ist schon wieder was, geht schon wieder was nicht? H-Michel 777 überhaupt, ist schon wieder was? Ja, irgendwie beim MixLR geht gar nichts. Wir müssen das wahrscheinlich komplett auf 1000 Mikes aufstellen. Ja, aber MixLR ist hier, nee, das geht wieder. Da könnte ich gleichzeitig so viele zuhören. Ich kann nochmal reingucken, das ist auf 10 Millisekunden. Aber bei Dr. Ringding ist wieder alles gut beim MixLR. Also an sich müsste MixLR jetzt laufen. Ne? Sonst müsst ihr das mal neu starten oder so. Ich kann jetzt nicht viel machen. Also scheint heute nicht so zu werden. Was mich, 1000 Mikes auf Android wird schwierig. Das geht nur mit einer APK, die man per Hand drauf kopiert. Was mich da ein bisschen verwundert bei diesem Cache, ja. Wie ist der durch den Reviewer-Prozess gekommen? Mit einer Koordinate von 0000. Das ist mir, die kann er die auch nicht kennen, weiß ich auch nicht. Weil. Ist unklar, ne? Ist unklar, weil das ist ja die einzige Aufgabe, die ein Reviewer auch hat, auf die Koordinaten zu gucken. Aber wie viele macht er auch am Tag? Vielleicht ist der ihm aus Versehen einfach wirklich mal zwischengerutscht, weißt du? Ja, das kann passieren. Wobei die Koordinaten auch nicht in Nordrhein-Westfalen liegen dürften. Ja. Wo liegt denn 000 überhaupt? Gibt es das überhaupt? Ja, dann können wir hier drauf gucken. Wir können ja einfach mal. Ich mache mal eben die Map groß. Also, es liegt auf jeden Fall schon mal mitten im Wasser. Bei 000 gibt es keinen Abstandskonflikt. Nee, das denke ich auch. Oh, da bist du aber wirklich. Übrigens, da hatte ich aber diese ganzen Lösungen damals veröffentlicht von den ganzen Mysteries auf dieser Erde. Und da habe ich mit 000 angefangen. Siehst du, da liegt also schon eine Dose. Also 000 liegt vor Ghana im Meer. Also nicht Nordrhein-Westfalen zumindest, würde ich sagen. Nee, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Ich sehe, jetzt habe ich gerade Afrika. In der Tat ist es so, dass die ganzen Hafenstädte bedost sind. Guck mal, wie übersichtlich. Ja, klar. Ja, logisch. Da, ne? Ja, wenn überhaupt, dann da. Ja, logisch. Und innen drinne? Ja, warum man den loggen könnte, wissen wir auch nicht. Müssen wir auch nochmal drüber nachdenken. Wie der durchgekommen ist, ja. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, vielleicht hat er ihn. Oh. Aber man sieht es, es ist keinem peinlich. Ich empfehle jedem mal, auf diesen Cache zu gehen, die geocaching.com-Karte aufzumachen und dann mal langsam rauszuzoomen. Und bei 300 Kilometer seht ihr Afrika noch so ein bisschen. Und wenn ihr dann nochmal auf Minus geht, dann kommt 500 Kilometer. Jörg, guck mal rüber. Und dann guckt man von da nach Europa. Ja. Ja, gut, die hat man auch ein bisschen. Ich sag ja, wenn du das so siehst, diese Kriegsflüchtlinge, die jetzt hier untergebracht werden, ey, wie muss denen das vorkommen, dass wir hier die Zeit haben, uns mit sowas zu beschäftigen? Muss auch schon hart sein. Ich wollte gerade mal gucken. Ja, das ist, also jetzt mal, natürlich ist das alles grausam. Aber ganz ehrlich, wenn bei uns Krieg ist und am anderen geht das Leben auch weiter. Ja, aber die kannten das auch vorher nicht so. Nee. Also das die Frage ist, ob die auch noch alle da liegen. Es hat sich übrigens nicht ein einziger austragen lassen. Ich habe das gerade mal mit meinem Dings verglichen hier, mit meinem Aufzeichnung. Nee, warum auch? Ja, der geht ja der Punkt verloren. Das geht gar nicht. Deswegen müssen wir das eigentlich immer schön jedes Mal streuen, bis sie alle weg sind. Übrigens habe ich auch bei auf Facebook gefunden, das Foto müssen wir eigentlich veröffentlichen, weil das passt zu dieser Hall of Shame. Mit dem gelockten Holzbein. Wunderbar, ja. Genau. Die cachergemeinde.de, also Cachergemeinde. Heute wurde wieder eine Wartungsrunde vom A durchgeführt. Ihr könnt jetzt unsere Dose wieder normal locken und müsst keine Sachbeschädigung betreiben. Vollpfosten. Ich erkläre es jetzt mal so, weil im Podcast fehlt ja ein bisschen das Video. Das Foto seht ihr nachher. Also es ist ein Balken. Ich gehe mal davon aus, dass es so eine kleine Schutzhütte ist. Und da klemmt dahinter normalerweise der Paddling. Und dieser war jetzt weg. Was macht man also als Cacher? Man nutzt den Balken als Logbuch. Und jetzt nicht nur einer, sondern es sind bestimmt 10, 15 Teams mit Stempel und ganz groß mit Edding und mit Kuli drauf. Sogar mit Uhrzeit. Am 13.10.14, 10.27 Uhr gefunden. Danke. Nickname und danke. Stell mal vor, da würde einer noch einen Roman reinschreiben. Das machen sie dann das aber nicht. Das ist unfassbar. Ne? Das ist wirklich, fällt einem nicht mehr viel zu sein. Und das ist immer schön. Ich könnte mich da immer köstlich amüsieren. Passend dazu, genauso peinlich, genauso daneben ist der GC36YHD. GC36YHD. Hier hat dann Heckenländer irgendwann mal gelockt mit den Worten, hier ist seit über 3 Monaten kein Logbuch mehr vorhanden. Ona reagiert nicht auf Need Maintenance Log und hat Need Archiv gelockt. Ach, ich dachte, der Heckenländer, der dann erste, hätten wir jetzt ja jemanden im Chat, den wir richtig fertig machen könnten. Nee, der Erste, der das dann mal gemacht hat. Dann musst du wirklich, also den Cache dann auch so runterblättern, lauter found, bei schönstem Wetter Cache gut gefunden, super Gegend, schnell gefunden, schönes Wetter gut gefunden, bla bla bla. Das heißt, 3 Monate lang hat nicht einer mal wenigstens, doch ein Need Maintenance war mal dazwischen. Hier sollte der Owner mal nach dem Rechten sehen, na super. Aber alle anderen haben einfach immer founded, toll, schnell gefunden, alles gut. Es ist einfach, guckt es euch durch, es ist einfach wirklich peinlich. Das ist, weiß ich auch nicht. Da fragst du dich manchmal so, wenn die nicht so viel labern würden oder so, weißt du? Ja. Und dabei immer den Mund so auf und zu, die wüssten manchmal nicht, wo das Essen hinkommt. Also durch die Bewegung der Klappe, also wenn du das wirklich so siehst. Ja, ist was dran, ne? Super Gegend, schon allein das Log, super Gegend und schnell zu finden. Super Gegend und schnell zu finden. Ja, und das Logbuch ist nicht da, aber das macht ja nichts, das brauchen wir ja nicht erwähnen. Man will ja auch nicht mit Informationen überversorgen, das geht ja gar nicht. Genau, weil ich im Podcast gehört habe, dass es nicht sein soll, dass man ein neues Logbuch hineinlegt, habe ich mein Kaugummi als Beweis meiner Anwesenheit ins Döschen gedrückt. Also ich habe ja jetzt gesehen, es gibt ja Zeitungen sogar von Geocachern, mit Holzsparen macht man das, wie wir wissen. Wie das Geocaching-Magazin, das wunderbar im Artikel verwurstet. Wenn ihr mal keine Dose da findet, Holz sparen, schmeißt ihr da hin und habt ihr unterschrieben und ist gut. Also man muss das auch nicht so eng sehen. Ja. Wer sich nicht sicher beim Cachen ist, sonst Neuburg-Schrobenhausen, da gibt es irgendwie einen Verein, hätte ich fast gesagt. Da gibt es den Kreisjugendring. Da könnt ihr hingehen. Der hat nämlich einen Materialverleih und den hat er jetzt auf Vordermann gebracht. Da gibt es nämlich zum Beispiel eine Kaffeemaschine für 80 Tassen gleichzeitig, ein Gruppenzelt oder ein Schlauchboot, ein Geocaching-Computer, eine Actionkamera. Also entscheidend ist der Geocaching-Computer. Den würde ich mir mal sehr gerne ausleihen. Packen wir wieder in die Shownotes. Wie gesagt, Kreisjugendring in Neuburg-Schrobenhausen. Das lese ich jetzt alles langsam vor, da ist es doch bestimmt schon wieder irgendwo drin, ne? Das ist doch schon wieder da unten, Augsburger Allgemeine. Ja, es ist, die Ecke ist schon, es fällt auf, ne? Ja, da sind so Schwingungen in der Luft. Ja, das ist wahrscheinlich diese Chemtrails, die fliegen da immer rum. Kreisjugendring. In Wirklichkeit sind das bestimmt alle unter 1,50. Kreisjugend. Aber das ist tatsächlich, ich habe letztens wieder, habe ich leider keinen Screenshot gemacht. Ich glaube, es kam über MyDays. MyDays bietet ja auch Geocaching als Geschenk an. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt unterm. Ich stelle mir das richtig vor, wie ich unterm Weihnachtsbaum sitze und meine Eltern würden wissen ja, was ich für ein Hobby habe und denken: Ach cool, das ist ja Geocaching, das macht ihr da auch. Jetzt schicken wir ihm doch mal so MyDays, so ein Geocaching-Ding. Ja? Dann darfst du auch mal was Vernünftiges da. Wie ich mich freuen würde. Und da ist es tatsächlich so, dass sie da einen hingestellt haben auf dem Foto. Siehst du so mit Rucksack und Outdoor-Klamotten im Wald oder so. Ja. Und vor sich hat er wirklich so ein Tablet, also mit dem Tablet im Wald und Cachen. Und da ist so eine Karte stilisiert drauf. So richtig so wie aus den Y-Heften, weißt du, so mit so Strichen und dann ist da irgendwo ein X und da muss er hinlaufen. Da hat wieder jemand dieses Bild dargestellt, der keine Ahnung hatte. Ja, dann nimmst du einfach mal ein Tablet, Tablet ist in, ja, klar, legst du Geocaching drauf und nimmst du die alte Yps-Karte da hinten oder von Donald Duck so, legst du einfach drauf, so ähnlich muss das aussehen. Also Kompetenz ohne Ende. Ich hätte ein Screening machen sollen, habe ich nicht, leider nicht. Oh, Schlampe. Was? Hast du mich gerade Schlampe genannt? Übrigens, Kommerz. Kommerz-Caches. Ich habe ja schon mich damals lustig gemacht über Subrosas, was gab es da? Qualitäts-Geocaching-Siegel. Ja. So, jetzt sehen wir mal, was so draus wird. Da gibt es Enstal-Geocaching, der Heidelbeer. GC2HRFE. Da lockt dann irgendwann einer, der Gallier. Wer soll hier was finden und wer holt den verbleibenden Müll dieser Serie heraus? Die ganze Masse von Subroba harzt sehr. Dosen in miesen Zuständen, immer wieder nicht vor Ort. Wartung, seit langem Fehlanzeige. Wenn man nur das Auslegen von Dosen wie Subrosa bezahlt wird, sollte man sich in meinen Augen auch darum kümmern, zumindest irgendwann. Ist auch bis heute keine Antwort gekommen. In irgendeinem anderen Cache haben sie nämlich genau das gleiche gehabt. Der war so und so lange nicht gefunden worden. Was natürlich aber auch nicht wirklich davon abhielt, den trotzdem zu machen. Genau, hier drei Haselnüsse. Ich habe ja auch mal ein Subrosa gemacht. Und danach haben wir abgebrochen, in dem Bereich dort zu cachen. Dann gibt es noch die drei Haselnüsse für Aschenbrödel. GC1, R6H4. Hast du nicht auch den versucht und dann abgebrochen? Der kommt mir so bekannt vor. Ja, ich meine auch fast, dass der das war. Oh, hier habe ich nur einen Screenshot gemacht. Scheiße, da muss ich mal eben draufklicken. Weil das da lief ja noch, das lief ja noch viel besser ab da. Aber warum soll es auch wegnehmen? Also ich weiß nicht, hat er einen monatlichen... Das, der hat bestimmt scheiße verhandelt. Weißt du, der hat gesagt, ich lege euch da ein paar Geocaches hin, lockt die Terroristen an. Lockt die Touristen an, da habt ihr alle was davon. Und die haben gesagt, klar, einmal Zahlung. Ja. Und dann ist ihm nach einem Jahr ein Licht aufgegangen, dass er mit Wartung und so weiter... Dass das teuer werden kann. Genau, dass er immer mehr dazu buttert. Aber den Hammer fand ich ja dann, deswegen gucke ich gerade, wo es ist. Und weitere, genau... Ist übrigens auch in Baden-Württemberg. Ja, das da, ist halt irgendwie, oh, da, wir bashen die. Hier ist das genau. Siehst, jetzt habe ich es mal auf den Rechner gebracht, weil das liegt mir doch noch ein bisschen am Herzen. Weil er hat ja hier, Captain Kriechsturm hat übrigens die Lösung. 2004 gab es noch gar keinen Reviewer-Prozess. Ah, okay. Deswegen wurde die Dose auch freigeschaltet. Ja, das macht ja auch so. Oh, guck mal, da haben schon alle sich jetzt verewigt. Subrosa hat sogar was. Ja, ja, das fand ich am geilsten. Also die Begründung, warum er das nicht weggeräumt, das ist der Hammer. Also ich muss aber in Teilen zumindest vorlesen, was Subrosa jetzt bei dem geantwortet hat. Also es geht um den Cache GC1R6H4. Auch da ein professionell gelegter Cache von Subrosa mit dem Siegel. Das bedeutet, dass alles toll ist. Jetzt geht er schon damit los, dass der wurde archiviert am 29.03.2014. Jetzt kommen zwei Logs mit dem Fountain. Mhm. 7 Monate später hatten sie wohl noch zufällig im Pocket Query oder was. Alleine das finde ich ja schon wieder, also ich finde beides ein bisschen seltsam. Ne? Also man kann sich auf sowas auch spezialisieren. Genau, sie waren zufällig da und haben nochmal geguckt, ob denn auch wirklich nichts mehr da ist. Und weil die Dose noch da war, haben sie natürlich trotzdem mal einen Fund gelockt. Das eine ist der Ichel, naja, bei 10.000 Pfund muss man sowas mitnehmen. Und der andere Miau 90 mit 8.000 Pfund. Naja, muss man halt sehen, wo man bleibt. Kamen auf jeden Fall 3 Founds hier nochmal rein. Dann kam mal eine Note dazu von wegen Zito und bla. Und dann kam die Antwort von Subrosa. Die finde ich so großartig. Da hier derzeit einige interessante Logs eingehen, sind einige erklärende Worte angebracht. Da geht es dann um im Glashaus sitzen. Das heißt, die scheinen sich alle zu kennen, aber nicht zu mögen. Dann kommt das Geo-Siegel. Dessen Sinn und Zweck. Das Geo-K-Siegel. Dessen Sinn und Zweck, vor allem aber dessen Aussage, wird hier in keinster Weise missachtet oder kontrakariert. Denn das Siegel findet alleine Anwendung bei jenen Geocaches, welche ich im Laufe der Jahre im beruflichen Auftrag von Kommunen und mit Unterstützung des Naturparks Schwarzwald bla bla bla geschaffen habe. Für diese Caches zeichnet als Besonderheit aus, dass sie samt und sonders auf von allen zuständigen offiziellen Stellen genehmigt bla bla bla. Jetzt der Absatz ist das Beste. Welcher ist das? Das ist der jetzt kommt. Beim konkreten Beispiel. Genau. Die drei Haselnüsse für Aschenbrödel hatte ein Einsammeln der Dose zudem bedeutet... Stopp. Und jetzt spitzt eure Ohren und hört zu. Von Raststadt auf den Sommerberg zu fahren, mit Blick auf die dazu anfallende Hin- und Rückfahrt, deren Benzinverbrauch und Abgasemission, weiß ich nicht, ob die Umweltbilanz der schieren Fahrt positiver ausfällt als die einer im Wald liegenden Plastikdose. Eine Dose, die als archivierter Cache kein Deut mehr oder weniger Geomüll darstellt, denn als aktivierter Cache. Oder gammeln nur archivierte Dosen vor sich hin. Mir würden da einige aktive Dosen einfach blablabla, bla bla, da versucht er sich dann wieder rauszurechtfertigen. Müsst ihr echt mal lesen. Das heißt, wenn ihr Müll habt bei McDonald's und werft ihn aus dem Fenster auf die Straße, dann sind das ja höchstens 10 Cent Müll und wenn ihr schon 5 Meter gefahren seid, ist der Benzinverbrauch zu hoch, könnt ihr das ruhig liegen lassen. So begründet er gerade, dass er seinen Dreck im Wald liegen lässt. Das kannst du noch ein bisschen das kannst du noch besser machen. Nehmen wir an, du ziehst von Hamburg nach München beruflich und möchtest die Waschmaschine nicht mitnehmen. Dann stellst du die einfach in den Wald. Weil wenn du dann von München nach Hamburg wieder zurück müsstest und diese Waschmaschine A, den Transport und B, wenn du sie dann wieder abholen müsstest, dann würde deine Umweltbilanz ja negativer ausfallen als diese Waschmaschine, die dann in 20 Jahren vor sich hinrottet. Also ist geil. Ich fand den Siegel schon, das fand ich schon schwachsinnig. Aber jetzt noch da begründen zu wollen, dass man den Müll im Wald liegen lässt, weil die Fahrt zu weit ist und das ja umwelttechnisch viel schlimmer wird. Ich glaube, es hackt. Also ist der überhaupt noch beruflicher Geocacher oder haben die Gemeinden auch irgendwann gemerkt, dass das nichts bringt mit dem? Ich kenne ihn nicht persönlich. Also die Begründung macht ihn, also wirklich, das ist lächerlich. Ehrlich. Ich kann mir nur einen Eindruck bilden anhand seiner Loks. Und das ist, wenn man selber ein Siegel entwickelt, wie er auch schreibt, das für eine gewisse Qualität, Konstanz etc. bestellt, dann räum doch den Müll weg. Wenn der archiviert ist, ist die Dose nicht mehr vorhanden, dann kannst du die auch wegräumen. Ja. Ich kapiere das nicht. Nee, also da geht auch was völlig an mir vorbei. Also das begründen zu wollen, damit das die Fahrt, also das ist schon lächerlich, wirklich. Das ist schon witzig, das ist einfach nur armselig. Vor allen Dingen tritt er ja da jeglicher Äußerung der Gemeinde. Die Gemeinde hat sich ja an ihn gewandt, um möglichst das fremde Auslegen von Dosen zu verhindern und Qualitätsdosen drinnen zu haben. Und dass sie auch kein Geomüll im Wald haben. Jetzt haben sie genau das, was sie nicht wollten, offiziell. Ja, genau. Die haben da Müll liegen, den sie selber bezahlt haben. cool. Ja, also, vielleicht sollte man ich habe das letzte Mal ja auch schon gemacht, weil da hatte er den Nagel im Baum. Vielleicht sollte ich wieder mal die Gemeinde anschreiben und fragen, ob es eigentlich normal ist, dass sie dafür bezahlt haben und dass da jetzt eine Dose liegen bleibt als Müll im Wald, die der, den sie bezahlt haben, da einfach so liegen lässt. Einfach mal so. Mit der Umweltbilanz. Ja, genau, dass der das damit begründet, dass die Fahrt zu weit ist. Vielleicht könnte die Gemeinde ja einen Mitarbeiter dort hochschicken und den Müll bitte einsammeln. Wäre ja mal ein guter Gag. Vielleicht können wir alle zu Prosa helfen und die Dosen gleich alle einsammeln. Ich glaube, sein Job hat sich sowieso nie gelohnt, ernsthaft Dosen gegen Geld zu verstecken. Und ich glaube, es ist einfach... Also, Dr. Ringding sagt, vielleicht kann man das auch wieder abschreiben. Ja? Das kann natürlich sein. Vor allem kannst du denen, glaube ich, dieses Siegel und ihn abschreiben. Also der wird, glaube ich, in Deutschland nicht mehr viele Dosen gegen Geld verlegen. Der Heckenland, der wird mir langsam auch ein bisschen komisch. Guck mal, wir haben vor uns über das Event, das jeder 80 Mal lockt, gesprochen. Ja. Jetzt hat der mal eben aus dem Stegreif einen weiteren Geocache, nämlich den GC1P378 heraus. Das ist ein anderer. Da läuft das schon wieder so. Ich fasse es nicht, ey. Wahrscheinlich ist das so auf der Insel, weil da hast du auch irgendwann mal die Insel durch und dann musst du sehen, was du machst. Vielleicht hat er deshalb auch keine Wartung gemacht. Das stimmt, das kann natürlich sein. Ja, das ist gut, Heifer, das müssen wir aufnehmen. Wobei, das stimmt überhaupt, was der Chat aussagt. Na, da wäre die Klorolle viel besser gewesen. Die gammelt einfach weg nach einer gewissen Zeit. Die biologisch abbaubare Dose. Ja, das wäre eigentlich der ökologisch saubere Weg. Also bald geben wir keine Plastikdosen mehr im Wald, sondern nur noch Klorollen. Das könnten wir uns mal schnell schützen lassen. Stimmt, und gelockt wird auf Holzspänen. Wir nennen uns dann die Bio-Geocacher. Das ist eine gute Idee. Ja, da machen wir ein Siegel von. Genau. Wir kacken persönlich in jede Dose. Ja, es rottet ja hinweg. So, jetzt habe ich auch nur noch Kleinigkeiten, glaube ich. Ja. Ich habe noch mal was Cacher bestimmt interessieren könnte. www.gotoknow.de, also gotoknow.de. Ich finde diese Idee tatsächlich mal eine der wenigen kommerziellen, die ich mir vorstellen könnte, dass die funktionieren. Die bieten nämlich Fototouren auf Lost Places an. Die Idee finde ich gar nicht mal so abwegig für unsere Kamerafreunde. Wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, Lost Places zu finden oder das nicht will, sondern sich dahin führen lassen will. Wunderbar, da könnt ihr euch mal umgucken. Das war, glaube ich, auch gar nicht so schrecklich teuer. Und die führen dich praktisch auf Lost Place und dann kannst du da in Ruhe fotografieren. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich habe gerade mal drauf geschaut, was der Preis kostet. Also wenn sie mit dir auf... Das sind ja hier nur Lost Places, die offiziell gesperrt sind. Also wir haben die Beelitz Heilstätten und das andere ist hier die NSE, war das die NSE-Abhörstation? Ja. War es schon immer NSE, war es nicht CIA? Naja, egal. Ich glaube, das war NSE. Auf dem Teufelsberg, diese alte Abhörstation, und es kostet 30 Euro. Ja, und deswegen, also wenn du da dann in Ruhe fotografieren kannst, dann haben die mit Sicherheit eine Genehmigung, wenn sie das als Firma machen. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so übel für Leute, die fotografieren wollen und Lost Places mögen. Also für die Lost Place-Fans, ne, www.gc2know.de und dann mal gucken. Ich könnte noch nicht mal als Lost Place-Fan was dagegen sagen, außer dass es natürlich dann wieder kommt, es ist alles so kommerziell. Aber ganz ehrlich, wenn sie selber drauf gekommen wären, hätten sie es gemacht. Das finde ich total genial. Nehmen wir an, du bist du bist jetzt nicht in der Community so ein bisschen integriert und hast niemanden, mit dem du losfahren kannst. Das ist perfekt. Du triffst andere, die das auch das Hobby haben, das zu fotografieren. Ja. Du rennst da also nicht im Dickicht alleine auf dem Lost Place rum. Und also ich sage, das ist die erste kommerzielle Sache, die ich sofort auch unterschreibe. Wo ich gerade sehe, da sind wir ja sonst, du wolltest was von irgendeinem Nachtkisch erzählen? Ach so, nee, das lohnt nicht. Natürlich. Ist das von Bullen her da? Nee, ja? von Bullen her. Die taugen doch alle nichts, das wissen wir doch. Bullen, also, da ist ja, die kannst du da sowas tun wir nicht um. Also das Thema sind wir jetzt durch, finde ich ganz gut. Ich überlege, ob ich das nicht auch mal mache. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Fotofan, aber ansonsten finde ich die Idee dafür. Ja, ob du jetzt der Fotofan bist oder nicht, das ist doch, dann nimmst du halt eine kleine Kamera mit und dann guckst du den halt in aller Seelenruhe an. Dir kann eigentlich nichts passieren da. Ja, ich gehe aber auf sowas alleine rauf. Habe ich keine Schwierigkeiten. Ja, aber. Gibst du mal die Cola rüber, ne? Oder bist du nicht ein Papa-Türk? Das passt dann zu deinem Ausflug. Ach, nee. Ich habe schon freiwillig dieses komische Delight aus Istanbul versucht. Aber guck mal, du hast jetzt eine Fritz-Cola. Ja. Und die Gesichter, und jetzt vergleich mal den hier, mit dem Papa-Türk-Gesicht. Rede nicht, gib mir ein Glas. Ein Glas auch noch? Und dann gibt's erzähl nicht. Von dem Nachtcash. Du hast nur ein Glas. Daher, so unten. Ja, wir haben hier alles. Es war nicht aufgeräumt, aber wir haben es. Brauchst du jetzt noch einen Flaschenöffner? Oder? Nö, das kriegen wir nicht. Den haben wir wieder nicht. Nee, das stimmt. Seit langem war die Dein-Mutter-Crew mal wieder unterwegs bei einem Nachtcash. Und zwar haben wir den Nachtcash gemacht, das muss ich mal eben schauen, GC3NA78, E-Mail in den Knast. Es gibt auch, schon gelesen, ja. Es gibt auch ein E-Mail aus dem Knast, das sind dieselben Ona. Ona sind HKG, also Hannover Cash-Gesellschaft. Ich glaube, so nannten die sich. Für den Namen kann man ja nichts. Nee, und sagen wir nichts zu. Das war richtig gut. Also da grundsätzlich erstmal bin ich bereits an Station 2 von einer gemeingefährlichen Meise angefallen worden. Von einer Meise? Die mir einen halben Finger gefressen hatte. Von einer Kohlmeise. Also unterschätzt mal nicht diese Vögel. Wieso war da ein Nest? Ich habe irgendwo reingefasst und dachte, da wäre der Hinweis drin und hab da so ein bisschen rum und da hat die übernachtet. Und irgendwann bin ich mit meinem Finger ihr wohl zu nah gekommen und hat's einfach mal zugehackt. Und bis ich das raus, ich dachte, oh, jetzt habe ich mich hier irgendwo, weißt du, vielleicht in eine Spritze reingegriffen oder ja, so. Ja, klar. Oh, und dann mit so einem Spiegel und bis dann irgendwann Micha sagte, oh, guck mal, das Gelbe da, das ist ein Vogel. Deswegen ist hier unten noch alles so vollgekackt. Da hat die Alte mich einfach gehackt. Der Cash ist. Das könnte der Titel heute senden, da hat die Alte mich einfach gehackt. Der Cash hat mich insofern überrascht, dass er tatsächlich so zwei Stationen hatte, die ich vorher noch nicht so gesehen habe. An der einen wären wir auch verzweifelt, aber wir hatten ja zum Glück unseren Doktor dabei, der das einfach eigentlich wusste erst die ganze Zeit. Dann hat er uns 20 Minuten suchen lassen und hat gesagt, ich zieh mal hier an dem Hebel. Ach, guck mal da. Da geht's so weiter. Also wirklich, wirklich gut gemacht, gute Storyline, gute Station. Was mich, aber das ist wirklich Klagen auf hohem Niveau, weil ich ja schon ein paar Nachtcaches hinter mir habe, gestört hat, ist, wenn du so 7-8 Kilometer in den Beinen hast nachts, ja? Ja. Und dabei ist auch einmal Querfeld einlaufen, oder wir haben den Weg nicht gefunden, und dann kommst du an so eine Knobelstation. Oh nee. Dann drehst du durch. Also ja. Da habe ich dann auch, da war ich, weißt du, ich hatte so kurz das Gefühl, so jetzt könnte der Final kommen. Und dann kamen aber noch 4 Stationen. Also gefühlt ja, 135 Stationen. Und dann war es eine nochmal so eine Knobelstation. Da war ich echt froh davon, dass ich Micha hatte, der sich da hingesetzt hat und die mal eben gelöst hatte. Weil ich musste erstmal einen Keks essen, erstmal runterkommen, weil ich wäre nicht mehr bereit dazu gewesen. Ne? Achso, Geld habe ich auch noch vergeudet. Ja, stimmt, du brauchst ein 2-Euro-Stück. Damit musst du irgendwas kaufen. Ja. Wir haben 4 Euro, aber wir haben es ja, Micha, wir haben es. Jetzt stelle ich mal wegen diesen 2 Euro nicht an. Auch ein schönes Final, ist sehr lang. Der Bonus muss nicht unbedingt sein. Eigentlich hat er alles richtig gemacht. Man hat ja immer was zu meckern an Nachtcaches. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bei langen Nachtcaches es bevorzuge, schwierige Stationen oder Knobelstationen am Anfang zu haben ja, und zum Ende hin eigentlich, ja, da möchte ich eigentlich nur noch die Station finden, die Koordinaten zum nächsten und weg. Ja, kann ich gut verstehen. Ja? Das geht mir ganz ähnlich. Ja, Micha, das war das mit den Schrauben. Das war. Und danach kam das mit den Abständen im Messen. Weißt du? Mit zittrigen Händen. Hört sich nach viel an. Aber hat mir wieder Spaß gemacht, ja. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr den nehmt Zeit mit. Aber empfehlenswert ist er. Hat einen Kalender vorgeschaltet, 2 Teams pro Nacht. Ich glaube, mehr ging auch nicht, weil dann ist wieder Tag. Also 4 Stunden brauchst du. Wie viel haben wir gebraucht, Micha? 4,5? 4? Ich weiß es gar nicht. Jetzt ist er eingeschlafen. jetzt kommt er erst mit dem Schlüssel. Das dauert wieder. Nach Mechtersen ist die Internetleitung. Das WLAN-Kabel nach Mechtersen ist nicht so lang gelegt. Das dauert ein bisschen. Ich glaube, wir haben 4,5 gebraucht. Ich gucke gerade, weil wir ja auch gerade so zu Caches kommen. Ich hatte auch einen, den ich loben wollte und ich weiß nicht mehr warum. Ich erwähne ihn trotzdem mal. Irgendwas war an dem Cache jedenfalls gut, sonst hätte ich ihn nicht in der Liste. Das ist GC1AT4N. GC1AT4N. Transwarp-Kanal LG2008. Ich kann aber echt nicht mehr sagen, was es war. Ich glaube, der war besonders gut versteckt. Oder wo ist denn der? LG2008? Oder die Dose war besonders groß. Lüneburg? Ja, ist irgendwo da bei Lüneburg. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Aber irgendwas hatte mir an dem gefallen. Kann ich leider nicht mehr genau sagen. Hätte ich mir das zuschreiben sollen. Dass du ihn gefunden hast, hat ja bestimmt... Das kann auch sein, ja. Achtung, spezielle Tauschbedingungen? Ja, aber das war nicht so schlimm. Da stand da alles dran erklärt. Das war nicht so... Ist ein Regular. Ja, der war ganz gut. Habe ich den schon? Keine Ahnung. Der kommt mir irgendwie so... Kann das sein, dass der an so einer Überlandleitung ist? Nee, ich glaube nicht. Okay. War das der in der Brücke war? Einen musste ich auch suchen, der war auch da irgendwo bei Lüneburg. Der war in die Brücke integriert, geil gemacht. Richtig, richtig geil gemacht. Aber das war nicht der, glaube ich. Da die Tarnung für Cache schon recht auffällig ist. Aber da hat sich einer den Cache wirklich, da musste ich mit Fahrrad, da habe ich mir richtig an abgebrochen, um daran zu kommen. Den hat er so geil versteckt. Das war eine, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Egal. Habe ich noch ein schönes Log. Nur einen Kuli gefunden. Und das aber auch als Found gelockt. Da kennen die Leute auch echt keine Schmerzen, ne? Das stört die alles nicht mehr. Vielleicht war er das einfach. Stell mal vor, es gibt ja so Kulis, da ist ein Log drin, kannst du rausziehen. Vielleicht war das der Cache. Ja, das kannst du natürlich auch haben. Habe ich sonst noch was? Ach, da haben sich irgendwelche wieder beschossen. Mit einer Wasserpumpgun hat der Owner sich gewehrt, weil er wohl nicht, der Eigentümer sich gewehrt. Ja. Ich frage mich gerade diese Fototouren. Ich finde diesen Link so faszinierend. Ja. Liegen da eigentlich auch Geocaches drauf? Weil ich bin jetzt hier gerade beim Märchenschloss, das sieht so richtig toll aus. Das weiß ich nicht. Oder sind es vielleicht tatsächlich Lost Places, wo du sonst nicht so rankommst? Moment, warte mal, die sind da jetzt gerade im Chat, Überlandleitung. Ist richtig, zumindest 2008, dann kann der das gewesen sein. Ich weiß nicht, was da... Ich weiß nicht mehr, ich weiß, dass der Cache echt... Sonst hätte ich mir nicht aufgeschrieben oder verwechsel ich den. Gibt es denn da auch in der Nähe einen mit der Brücke... Bei dem Transwarp-Kanal. Ich habe einen gemacht, der war in die Brücke integriert. Also den fand ich richtig, richtig, richtig, richtig gut. Also mir kommt der irgendwie bekannt vor. Ich habe ihn aber nicht gelockt. Es kann natürlich sein, dass ich da vergessen habe zu locken. Ach komm, da hätte ich doch einer mit eingetragen. Das ist auch wieder aus. Guck mal, das sind auch wieder so Logs hier. Doppelpunkt, Klammer zu, als Smiley. Das war alles. Naja. Also ich meine, der ist doch bei der Abfahrt da, wie heißt das da? Neu-Ebern? Wie heißt denn das da? Bei Lüneburg, hinten bei diesem, wie heißt das Dorf da? Evans, Neu-Evans. Geh doch mal auf Fotos, dann siehst du das. Guck mal, da habe ich noch ein paar mehr. Ja, guck mal, da bei der runden Sache war ich, glaube ich, an die runde Sache. Ja, schade, ich dachte, ich kriege noch raus, welcher jetzt in der Brücke steckt. Der muss das sein. Oh, den fand ich wirklich, wirklich gut, wenn der das ist. Augenblick mal eben nach dem Hingucken. Dann müsstest du vielleicht auf dein Log gucken. Ja. Das wird der sein. Ich kann noch mal gucken aufs Log, ja. Absolut das Highlight des Tages. Genau, ich glaube, ich verwechsel die sonst. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fand das TB-Ding auch ganz gut, aber dieser hier ist das. Ach, den fand ich so schön. Gut, siehst du, den hatte ich mir nicht aufgeschrieben. GC3XG5C. Normal GC3XG5C. X-Files Ilmenau-Querung. Den würde ich ohne Bedenken sofort empfehlen. Der ist echt nicht einfach, da muss man erstmal ran. Erstmal muss man ihn überhaupt finden, dann muss man da erstmal rankommen. Aber Der macht richtig Spaß. Ich war da schon mal, Wendisch Ewan. Rote Schleuse im Kreisverkehr, gefunden, rechts raus. Also bei der Ilmenau-Querung war ich nicht, aber den Transwarp-Kanal, das kommt mir so bekannt vor. Weil auf diesem Kreisverkehr, der liegt ja nämlich, das ist nämlich die runde Sache, die da in der Nähe liegt. Ja, der fand ich auch richtig begeistert. Ja, ich finde Kreisverkehre ja bescheuert. Ja, genau. Und als kleine Information nochmal, ich glaube, der liegt nicht auf dem Kreisverkehr, der liegt jetzt daneben. Ja, tut er. Aber die Koordinaten haben vorher, ich glaube, auf den Kreisverkehr gezeigt. Ja. Auf der Verkehrsinsel. Ich glaube, der ist mittlerweile sogar dichter. Irgendwie war da was. Ich glaube, ich habe den wegen Nor geschmissen. Das war mir alles so blöd. Also ich habe den nur gesehen, habe gesagt, hier kannst du... Doch, du fährst davor so einen Feldweg rein. Kann sein. Also. Und aber